Hallo Chris. Hallo Ricky. Ich habe es versprochen. Ja. Und ich habe mein Versprechen gehalten. Ich habe den Umzug hinter mich gebracht und bin nun im Besitz eines vollwertigen Internetanschlusses, ja, der uns die Möglichkeit eröffnet, weiterhin unsere kleine Kampfsportshow in die Welt hinaus zu senden. Aber da müssen wir ja erstmal noch abwarten, was die nächste Gemeindeversammlung sagt, bei euch im Treppenhaus. Da gibt es ja noch das eine oder andere Problem, was sich jetzt hinzuaddiert hat. Für mich nicht. Nein, für dich mit Sicherheit ist kein Problem dazugekommen. Aber vielleicht für den einen oder anderen Nicht-MMA-Fan könnte es demnächst ein wenig schwierig werden. Im Endeffekt senden wir heute zum ersten Mal live. Das ist richtig, ja. Für drei Parteien zwar nur, aber es ist live. Auch da, Chris, kann man natürlich nochmal einhaken. Thema Sponsor ist natürlich weiterhin... Es ist ja fast schon, ich möchte sagen, also ich habe ja selten so viel Feedback nach einer Sendung bekommen, wie nach dieser Sendung. Jeder will wissen, wer ist unser Sponsor? Ja. Wir können es einfach noch nicht verraten. Erst ab 1.1., ganz klar. Mhm. Ob es da schon den Relaunch geben wird, kann ich aktuell noch nicht sagen, denn der zuständige technische Mitarbeiter, der uns dabei unter die Arme greifen wird, hier wirklich, also wirklich, man muss fast sagen, Podcast-Geschichte neu zu schreiben. Ja, schon wieder neu zu schreiben. Schon wieder. Ich war am Anfang, muss ich mich entschuldigen, ich war ein bisschen abgelenkt und zwar habe ich meine Mandarine gesucht. Oh, hast du sie gefunden, deine Mandarine? Ich habe sie gefunden, es ist alles gut. Gott sei Dank. Auf jeden Fall, dieser Mensch, der muss von mir noch mit technischen Grunddaten versorgt werden. Mhm. Und dazu kam ich aufgrund meines Umzugsstresses bislang nicht. Da kann man aber auch sagen, stellst du dich aber auch an. Aber na gut, so ist jeder anders halt. Sag mal, Dieter. Das war ein schönes Dieter. Das hat sich doch gelohnt. Richtig energisch, ja. Ja, die, manchmal ist er einfach eine kleine, geile Sau. So. Und das hat jetzt auch das ganze Treppenhaus gehört. Ja, aber ich meine, das ist nun wirklich auch ein Grund, dass es das ganze Treppenhaus hört. Sehr sauer, die Mandarine. Hm. Oh, hast du eine alte erwischt? Oder nee, eine neue wahrscheinlich. Deswegen. Ja. Ja. Hm? Moralfrage. In meinem Freundeskreis, beziehungsweise eigentlich Verwandtschaftskreis, hat sich wirklich was Heikles abgespielt. Und zwar mein Cousin. Ja, ist sich eine Xbox gekauft. Nein, ist nach Frankreich gereist. Um genauer zu sein, nach Paris. Der ist ein bisschen jünger als ich und wollte sich da noch ein bisschen die Hörner abstoßen und hat in Paris tatsächlich eine Marie kennengelernt, also eine alte. Paris und aus Marie. Ja, sie heißt nicht Marie, keine Ahnung, wie sie heißt. Auf jeden Fall hat er eine Alte da kennengelernt. Mhm. Jetzt kommt's. Er wollte eigentlich so Frankreich so ein bisschen bereisen, so das Wichtigste. Und er hat unserer Oma, also seiner und, das ist witzig, auch gleichzeitig meiner Oma versprochen, die ist so ein bisschen esoterisch angehaucht, dass er ihr von Lourdes, ja, kennst du bestimmt. Was? Lourdes. Ach, Nikropolis? Lourdes, da gibt's diese Quelle, wo es angeblich das heilige Wasser gibt. Weißt du, was ich kenne? Nee. Seitenbacher. Naja, das ist... Das ist auch so eine Art Esoterik-Shit. Vor allen Dingen Letzteres. Auf jeden Fall hat er ihr versprochen, dass er da so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob man das da in Flaschen kaufen kann oder selber abfüllen, keine Ahnung. Das wollte er ihr mitbringen. So, jetzt hat er sich da aber ein bisschen verguckt in Paris. Ich weiß nicht, ob das eine Französin war oder wo die herkam. Auf jeden Fall hat er sich verguckt und er stand vor der schwierigen Frage. Die Esoterik-Mieze, ja? Nee, Chris, also du hörst überhaupt nicht richtig zu. In die Stadt oder in die Bitch? Nee, du kapierst gar nichts, merke ich schon wieder. Nochmal. Er wollte meiner Oma ja, Wasser ja. von Lourdes mitbringen. Ja. Hat sich dann aber in ein Mädchen da verguckt. Ja, die Esoterikerin war. Wie kommst du darauf, dass sie Esoterikerin war? Hast du das nicht gerade gesagt? Ich habe gesagt, meine Oma ist esoterisch angehaucht. Ach so, okay. Mann. In jedem Fall stand er jetzt vor der moralischen Frage. Knatter ich hier wie ein Blöder mit der Alten rum und fülle einfach ein bisschen Wasser aus dem Wasserhahn ab und sage, hier, das ist von Lourdes? Ja. Oder zieh's durch. Ich sag dir noch nicht, was er gemacht hat. Ich frag zuerst dich. Deine Oma bittet dich, du bist auf dem Frankreich-Trip. Ich habe nur einen Wunsch, mein Sohn. Bring mir einen Schluck aus Lourdes mit. Gesegnetes Wasser ist alles, was ich noch in meinem Leben brauche. Ja, ich weiß also schon, was er gemacht hat. Aber ich glaube, ich würde tatsächlich, ich weiß nicht, wie weit Lourdes von Paris weg ist. Das ist unerheblich, weil es geht ja hier, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Nee, doch. Gibt's bei mir nicht. Ja, aber in meiner Fragestellung schon. Also find dich damit ab. Okay, also ich würde nach Lourdes und so eine Pulle abfüllen. Du würdest es machen. Er hat es nicht gemacht. Dachte ich mir. Aber er hat es der Oma gesagt. Oh, das ist aber schwach. Oma, das ist doch ein Fail. Oma, ich habe ein Mädchen kennengelernt und. Ah, okay. Ja, ich war letzten Endes im Winter oder im Spätherbst 2013 erlebte ich mein persönliches Gefühls-Happening des Jahres. Naja, aber das versteht ja auch jede Oma, also wirklich. Kann sich mal jeder selber hinterfragen, was er gemacht hätte. Also ich hätte das Wasser geholt und die Alte mitgenommen. Ja, weiß ich nicht. Oder ich hätte es gemacht, Wasser abgefüllt und gesagt, ist aus Lourdes. Ja, wahrscheinlich hätte ich das gemacht. Hätte irgend so ein Wasser abgefüllt. Hätte ich grundsätzlich gemacht, um einfach sich zu verarschen. In Stuttgart hätte ich wahrscheinlich irgendwo hier so eine Volvic-Pulle genommen, umgefüllt und. Nee, einfach um die Leute zu verarschen. Das mache ich ja auch, oder nicht, mache ich auch immer, stimmt ja nicht. Aber das sollte man auch immer machen, dass man, wenn man Bekannte hat, die Globulis haben und Gott. Dann. Sollte man die immer untereinander austauschen, damit die mal merken, was für dumme Schweine die eigentlich sind. Aber da kann man mal sehen, wie stark so ein Placebo-Effekt ist. Ja, klar, aber den hast du auch bei einer normalen Paracetamol. Nee, da wirkt's wirklich. Nee. Ja? Ist die Lust? Ja, natürlich wirkt's, aber erst nach einer halben Stunde. Absolut, natürlich. Ja, aber man merkt die Wirkung komischerweise schon nach 15 Minuten. Ja, ich nicht. Also ich schon. Ich nehme eine Kopfschmerztablette und kurze Zeit später habe ich keine Kopfschmerzen mehr. Obwohl die noch nicht wirkt. Dauert eine halbe Stunde. Ich habe bei D-Radio Wissen jetzt einen Bericht gehört, dass diese Tomapyrin und alles, die ficken dir voll den Magen. Da habe ich nie Probleme mit. Die zwiebeln dir voll auf lange Sicht den Magen weg. Ja, mein Gott. Ich sag's ja nur. Da bist du aber wirklich eine Mimose heute wieder. Wieso denn? Naja. Ist doch gar nicht. Chris, wir haben eigentlich gar nicht so viel Zeit, weil unheimlich viel passiert ist. Und ich will nochmal darauf hinweisen, es ist mittlerweile schon ein alter Hut. Ja. Aber es geht so langsam in die entscheidende Phase. Denn Aktion 50 ist ja noch nicht beendet. Aktion 20 ist beendet. Wir haben einen Gewinner, der die Gratis-Podcasts abgestaubt hat. Jetzt geht es noch um zwei weitere Preise. Zum einen ein Meet and Greet mit mir und ein Skype-Telefonat mit Pocho. Das wird verlost unter den, ich weiß gar nicht, letzten 18, 19 Facebook-Likern, aber nur, wenn wir 50 erreichen. Nur, wenn wir 50 erreichen. Aktuell muss ich mal gucken, ob wir schon die 40 überschritten haben. Ich glaube nicht. Nee, 37. Also aber peu à peu kommt was dazu. Also, Mensch. Ja, wir generieren ein ordentlich. Ja, ist klar. Wenn wir es nicht erreichen bis zum Ende des Jahres, wird Facebook abgeschaltet. Komplett. Aber ja, genau, wollte ich gerade sagen. Nicht unser Account, sondern Facebook selbst. An sich. Als solches. Seid ihr selber schuld. Ist sowieso ein Minusgeschäft für den Zuckerberg und von daher machen wir zu die Bude. So sieht's aus. Und viel interessanter ist es allerdings bei Twitter. Bei Twitter fehlt uns nur noch ein Follower. Dann wird unter den letzten, glaube ich, 9 waren es damals, Followern, eine Best of Reds DVD verlost. Ja. Kommentiert von Chris. Chris hat seine schönsten Reds-Momente rausgesucht. Ich sitze vorm Greenscreen und erzähle euch die besten Reds-Momente aus 10.000 Jahren Reds. Oh, und da ist es passiert. Live in der Sendung. Was? Live in der Sendung haben wir den 50. Follower dazu bekommen. Das gibt es doch gar nicht. Das sind ja hier das Ereignisse. Sind ja also, ich verlese mal die letzten 10 Vornamen. Ich will mal nicht so sein. Kane. Was? Florian. Ja. Dominik. Hm. Luca. Schön. Robert. Ja. Ole. Ah. Mox. Wie? Mox, würde ich sagen. M, zwei Nullen und ein X. Jo. Tobi. I. Patrick. Juhu. Und Chris. Das sind die 10 Muschis, die jetzt in der Verlosung sind. Einer also, dieser bin ich 10. Oder? Nee, das bist nicht du. Einer Warte. Dieser 10 Leute wird eine Reds-DVD, eine Best of Reds-DVD gewinnen. Chris kommentiert die schönsten Momente von wie vielen Jahren Reds? Ich weiß es gar nicht. 10.000 Jahren. 10.000 Jahren Reds. Und das Beste ist, schreibt uns an, ihr kriegt wirklich eine. Wie könnten wir das jetzt hier ermitteln, Chris? Ich würde gerne die Familie mit einbeziehen. Welche Familie? Meine. Love. Ah, okay. Pass auf. Melli! Also hört sie mich auf jeden Fall. Naja, wollte ich gerade sagen. Es gibt ja keine Türen in dieser Wohnung. Melli! Komm mal bitte. Wir verlosen gerade was und unter diesen 10 Leuten verlosen wir praktisch eine Best of Reds DVD. Entweder darfst du es auswählen oder Mia darf es aussuchen. Oh, nee, ich würde es machen, wir schreiben alle 10 Namen auf und Mia darf ziehen. Nee, ziehen, das dauert viel zu lang. Du darfst hier blind. Was blind, das ist unfair. Nein. Guck mal, Mia, welches Bildchen gefällt dir hier am besten? Komm mal her. Guck mal, hier sind 10 Bilder. Hier sind 10 Bilder, so kleine. Komm mal hier hoch. Op. Siehst du die 10 kleinen Bilder hier? So. Und du suchst dir jetzt ein Bild aus, was dir am besten gefällt. Und derjenige gewinnt was von der Zahnfee. Kannst du dich schon entscheiden? Nein. Brauchst du noch ein bisschen Zeit? Oh, Moment. Es ist spannend. Mhm. Letztes Mal hatte ich so ein gutes Radiointerview vom Golo Schmidt gehört beim Blue Moon. Jetzt, Mia, jetzt musst du dich entscheiden. Welches Bild gefällt dir am besten? Muss erst mal gucken. Also du machst, wenn du jetzt deine Tochter schon so unter Druck setzt. Sie hat sich entschieden. Johanna. Welches okay. war's? Welches? Das da? Oder das? Welches? Tobias hat gewonnen! Ja! Tobi! Tobi hat gewonnen! Prima! Dankeschön! Tschüssi! Tschüss! So, jetzt das. Komm her! Genau. Ja, mei. Sagt nochmal Dieter. Dieter! Sehr schön, heute ist er gut drauf. Ja, das merkt man, globally wirken. Aber da konnte ich jetzt wirklich nichts dafür. Tobi, herzlichen Glückwunsch! Wie ist denn das? Was? Welcher Tobi? Bäuerle. Ah! Ich kann aber nichts dafür. Ich glaube, wir machen es folgendermaßen. Damit jeder was davon hat, veröffentlichen wir das Ganze auf unserem YouTube-Channel. Chris, was hältst du davon? Okay, machen wir das. Also, damit wirklich jeder was davon hat, Chris wird sich jetzt ransetzen an diese Megaproduktion. Ich glaube, er hat sich auch schon so ein Lichtrad gekauft, in das er dann reinglotzt und ja. Wird dann... Headlamp war auch schon geholt. Ja, und dann gibt's Chris seine Lieblings-Reds-Momente. Aber das ist gut, ey. Ist das geil, dass das mitten hier in der Sendung passiert ist. Also das besser hätte man es nicht planen können. Ja, dann machen wir gleich nächste Woche eine 24-Stunden-Show. Ja, das ist gebucht hier auf jeden Fall. Großartig. Super. Oh, ist das schön gewesen. Mann. Jetzt muss ich aber die Stimmung ein bisschen runterziehen. Ja. Und zwar, jetzt geht's schon los mit News, Chris. Wir haben ja so viel News und wir haben wirklich keine Zeit, jetzt hier noch einen passenden Übergang zu finden. Ja. Weil die erste News ist wirklich nicht so besonders super. Shane Del Rosario, ja, den kennt man, der sollte eigentlich demnächst auch wieder antreten und im Oktagon einen Kampf bestreiten. Der wurde aber abgesagt, weil er und sein Kontrahent so ein bisschen Probleme hatten. Wie? Was? Womit? Verletzt waren. Und okay. jetzt ist etwas passiert, dass diesen Kampf mit Sicherheit sowieso was dazu das geführt ist doch hätte. So klar, warte mal, Chris. Du musst dich jetzt wirklich gerade zurückhalten, weil Shane Del Rosario ist ins Krankenhaus gekommen mit einem Herzstillstand. Der ist erst 30 Jahre alt. Ist also da beinahe draufgegangen. Soweit ich weiß, ist er auch noch nicht ganz wieder aus dem Gefahrenbereich raus. Ja, also ich weiß nicht, ob das ein Herzinfarkt ist. Auf jeden Fall mit Herzstillstand ins Krankenhaus und unterliegt er jetzt, der Arme. Deswegen wollte ich dich ein bisschen bremsen mit deiner guten Laune. Okay, dann kommt jetzt wieder die gute Laune. Aber es ist doch so klar, Entschuldigung, dass Mia das einzige Gesicht nimmt, das sie kennt. Nee, eigentlich ist das nicht so klar. Aber lass uns kurz beim Thema bleiben hier. Das gibt's doch gar nicht, was andere interessiert mich viel mehr. Nee, das ist wirklich... Also du bist ja wirklich päpstlicher als der... Ja gut, aber hallo, wenn da mal so ein... Der Typ hat es ja nun wirklich nicht mit Glück. Naja, also früher hatten wir so eine Gespräche nicht. 2011 hat er einen schweren Autounfall gehabt, kam dann wieder zurück. Doppelt scheiße. Kam dann wieder zurück, hat sein Comeback gefeiert und jetzt erwischt ihn mit einem Herzinfarkt oder ja, deklariere ich jetzt einfach so. Und das als 30-Jähriger. Mhm. Also ich finde, das ist natürlich... Was interessant ist oder sein wird, ist natürlich, ob man da irgendwie versucht, dem Sport noch einen Strick draus zu drehen, dass ein 30-Jähriger einen Herzstillstand erleidet. Weißt du? Aber was soll denn der Sport da für Folgeschäden haben? Ich meine, ich kann verstehen, wenn man da irgendwie Brain Damage davon zieht oder so welche Schäden davon zieht. Aber ein Herzinfarkt, das kann ja nur durch irgendwelche Substanzen kommen, genau, oder? Genau. Ähnlich wie damals beim Sport dafür? Ähnlich wie damals beim Wrestling. Da war letzten Endes auch Wrestling als Ganzes im Endeffekt der Sündenbock für die tragischen Fälle. Ja, okay. Also mal abwarten. Er lebt ja Gott sei Dank und ich hoffe einfach mal, dass er das Ding auch überlebt. Ich denke mal, umso länger er jetzt da noch am Start ist, umso besser ist das. Also ich würde jetzt mal so interpretieren. Ich bin übrigens auch Arzt, deswegen kann ich es auch... Ist er noch in Jeopardy oder geht es ihm wieder so weit? Es gibt keine aktuellen News. Er kam halt mit einem Herzstillstand, also er würde wirklich mit Herzstillstand ins Krankenhaus eingeliefert. Die haben den dann wieder so weit hingekriegt, dass das Herz mit Sicherheit jetzt wieder schlägt. Aber natürlich, inwiefern das jetzt selbstständig und so, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also das ist jetzt auch schon eine Weile her. Das ist am Dienstag passiert, aber ich konnte bis jetzt keine aktuellen News zu diesem Thema finden. Aber mir poppte halt sofort wirklich ins Gehirn rein. Mensch, ähnliche Fälle gab es auch mit bekannten und weniger bekannten Wrestlern und das hat zur Folge gehabt, dass die Sportart an sich darunter gelitten hat. Ob zu Recht oder zu Unrecht. Das bleibt dann immer noch jedem selbst. Fandest du aber nicht auch, dass gerade der Fall Guerrero relativ dem Business gut getan hat? Nee. Nee? Also gut finde ich nicht. Nee. Okay. Du meinst, weil daraus so Sachen wie eine Wellness-Police und sowas gefallen sind? Ja, die mit Sicherheit eine Farce ist, im Großen und Ganzen. Aber sowas gab es ja grundsätzlich vorher nicht. Ist richtig. Aber das, da tue ich mich schwer zu sagen, ja, das hat ja dem Ganzen gut getan. Weil es ist ja jetzt, wenn wir nochmal ganz kurz beim Wrestling bleiben, offensichtlich, dass es immer noch Leute gibt, die sich irgendeine Scheiße einwerfen, um optisch einen kleinen Vorteil zu haben. Aber ich glaube nicht bei einer Top-Promotion, oder? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, bei Ryback ist alles Natur. Aber du musst auch gestehen, dass das Roster aktuell, oder bis vor einem Jahr, wo ich noch sagen konnte, ich kannte das Roster, leichter ist als vorher. Weißt du, was ich meine? Von mir aus kann ich das sagen, aber das sind ja so viele Aspekte, die damit reinfließen. Sie haben trotzdem noch einen relativ harten Terminkalender und die Schmerzen hast du auch, sprich die Painkiller kannst du auch nicht weglassen. Also es ist mit Vorsicht zu genießen, hier von einem Glücksfall zu sprechen oder Glück im Unglück oder wie auch immer. Aber ganz konkret, was mich ja halt eben stört, ist, dass bei solchen Sachen immer gleich dann halt die Sportart mit in Verruf gerät. Also ich weiß nicht, ob das bei MMA auch so drastisch sein wird, aber wir haben einen kleinen Vorgeschmack bekommen im Sommer, als der Typ kurz vor den Weigh-ins da gestorben ist. Mhm. Und da war das auch gleich eine Nummer überall auf allen MMA-Seiten. Und die Vorstellung, dass jetzt hier einer stirbt, hätte mit Sicherheit Diskussionen angeregt über das Thema, ist es vielleicht, dass er Substanzen genommen hat um besser im Oktagon zu werden. Und zack, ist die Sportart an sich oder die Promotion an sich im Verruf. Obwohl es halt einfach nur Menschen sind. Ganz, ganz normal. Also, weißt du, es gibt halt auch Manager, die koksen und es gibt Manager, die koksen nicht. Ja. Aber ich bin gespannt, was sich daraus noch entspinnt oder ob das einfach so untergeht. Ich meine, entscheidend ist natürlich, was hier überhaupt passiert ist. Also, was hat er eigentlich? Und da bin ich mal gespannt. Ich hoffe natürlich, dass er relativ schnell durchkommt und er dann ja bald wieder bei alten Kräften ankommt. Absolut, natürlich. Das wünsche ich mir natürlich immer. Aber war natürlich eine Hammer-Nachricht. Am Mittwochmorgen habe ich das gelesen. War natürlich schon... Was ist das für ein Typ? Kann der was? Der galt schon mal als Talent, in Anführungsstrichen. Der war bei Strikeforce relativ erfolgreich. Und nach seiner Verletzung oder nach seinem Autounfall kam er eigentlich nie wieder so richtig in Tritt. Also man muss dazu sagen, der hat 11 Siege in Folge eingefahren, 11-0 und hat dann zweimal hintereinander verloren. Einmal gegen Stipe Miocic und einmal gegen Pat Barry. Ah, Heavyweight, okay. Ist ein Heavyweight, ja. Und beide Performances von ihm waren nicht besonders stark. Allerdings waren das halt auch beide zum ersten Mal dann UFC-Performance. Davor war alles bei Strikeforce und ist schwierig, also für mich ist es schwierig, ihn einzuschätzen, weil ich ihn so oft einfach noch nicht gesehen habe. Ich kenne den Kampf gegen LaVar Johnson, der war bei Strikeforce, und ich kenne seine beiden UFC-Kämpfe. Und gemessen an dem, was ich da gesehen habe, würde ich jetzt sagen, naja, also es ist jetzt mit Sicherheit keiner, der in naher Zukunft um einen Titel kämpfen könnte oder sowas. Aber er ist halt erst 30, also von daher, die Heavyweights kommen ja meistens so immer ein bisschen später erst so richtig aus sich raus, muss man fast schon sagen. wenn wir schon bei Leuten sind, denen es gesundheitlich nicht so gut geht, nochmal ein kleines Matt Grice-Update, haben wir euch ja immer schön versorgt damit. Dem geht es wieder überraschend gut, muss man fast schon sagen. Er ist, das ist also nur noch mal kurz alle ins Boot geholt, der hat ja einen schweren Autounfall gehabt vor ein paar Monaten und es sah zeitweise überhaupt nicht gut aus. Dann hieß es, er wird es wohl überleben, aber mit schweren, schweren Schäden und unter Umständen bettlägerig für immer und hin und her. Oh. Und jetzt sieht es wirklich gut aus. Er hat noch Probleme mit der Sprache, hat aber trotzdem ein Interview gegeben. Das fand ich auch cool, dass er sich das getraut hat und sich da nicht schämt. Und er macht Fortschritte mit dem Laufen. Also er selber hat in dem Interview gesagt, die Ärzte, also die Reha-Ärzte, die sich halt wirklich mit solchen Fällen auskennen, die sprechen wirklich von einem Wunder. Also dass er überhaupt in dieser Rasanz wieder zu Kräften findet, ist schon unglaublich. Und dass er überhaupt wieder gehen kann und reden kann und alles, ist auch schon ein Wunder für sich. Ob der jemals wieder kämpfen kann, kann man nie sagen, hat er auch gesagt. Er hat natürlich seinen Arzt gefragt, aber der hat auch gesagt, das kann man so nie sagen. Er soll sich Zeit lassen, sich nicht unter Druck setzen und glücklich sein, dass er das ganze Ding überlebt hat. Ich glaube, da kann ich mich als Ratschlaggebender nur anschließen. Ja? Soll froh sein, dass er das Ding überlebt hat. Und er ist ja auch Police Officer, hat da sozusagen noch ein zweites Standbein, Matt Grice, und freut mich aber, dass er wieder zu alten Kräften findet und mittlerweile Fortschritte macht. Haben wir eine gute und eine schlechte Nachricht, Chris, untergebracht. Mensch, schön. Ja. UFC 167, wieder was für dich, nämlich TV-Ratings. Ah ja. Das interessiert dich ja immer ganz besonders, das weiß ich. Also Buy-Rates oder reden wir jetzt von den Fox Sports Prelim-Geschichten? Leider wurde über die Buy-Rates bislang noch nicht allzu viel bekannt, außer dass in Kanada das Ding sich relativ gut verkauft hat, ist aber jetzt auch keine große Überraschung. Und ich rede jetzt eigentlich von den TV-Ratings der Prelims. Erstmal so, damit ihr alle einen kleinen Anhaltspunkt habt. Die letzten beiden Pay-Per-View-Prelims, also 165 und 166, hatten 165 hatte 722.000 Zuschauer und 166 hatte 628.000 Zuschauer. 167 hat jetzt 998.000 Zuschauer, also knapp 1 Million. Das ist schon mal erheblich mehr als noch bei 166. Und das zeigt auf jeden Fall wieder, dass da auch bei UFC und Fox was zu holen ist. Es ist natürlich noch nicht so ein starkes so viele Leute, es schauen noch nicht so viele Leute zu wie damals bei FX. Da hatten sie um die 1,3 Millionen 2012, 2013. Also da ist schon noch Luft nach oben. Aber muss ich erst mal etablieren wahrscheinlich, der Sender, ne? Absolut, absolut. Als kleiner Vergleich, Rampage gegen Joey Beltran jetzt bei Bellator vor 2 Wochen, die hatten 793.000 Zuschauer. Also sind auf durchschnittlichen Pay-Per-View-Prelim-Niveau. Wenn man so guckt, 166 und 165 hatten auch so um die 700.000. Mhm. Also da findet sich auch Bellator ein. Ich kann das sogar noch ein bisschen genauer sagen. Was hatten die jetzt bei der letzten Ausgabe beim Season-Finale? Da hatten sie nur 691.000. Da gab's ist ja Rampage Jackson eigentlich noch bei TNA? Was? Ist Rampage Jackson noch bei TNA? Gucke ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Also ich dachte, das hättest du aber mal so beim Durchforsten des MMA-Blätterwaldes mitbekommen. Nee, da interessiert mich nicht, was Bellator macht. Ich fand es dann nur halt mal interessant zu vergleichen, wie viele Zuschauer Spike eine MMA-Show auf Spike hat und im Vergleich dann halt Fox Sports One. Also wie gesagt, jetzt das Season-Finale von Bellator, Schlemenko gegen Marshall, hatte 691.000 Zuschauer im Durchschnitt, der Main-Event allerdings knapp über 1 Million. Und das ist dann zum dritten Mal siebenstellig in dieser Season für Bellator. Also sind die aktuell in kleinen Ticken voraus, allerdings halt mit ihren Top-Guys, ja, im Vergleich zur UFC, die ja halt Prelims on-air schicken. Von daher, ich glaube nicht, dass man sich bei der UFC da irgendwelche Gedanken machen muss in Sachen Ratings und Zuschauerzahlen. Noch was kurz zu 167, die Drug-Tests, auch da haben alle bestanden. Mhm. Ähnlich wie Vitor Belfort. Absolut. Warum lachst du da? Weiß ich gar nicht, ob es da überhaupt einen Grund gibt, dass man da lachen sollte. Wollte ich gerade sagen, nö. Wenn Vitor Belfort einen Drogentest besteht. Alles gut bei dem. Absolut. Kann er stolz auf sich sein. Mhm. Wenn wir schon bei 167 sind, das große Thema, Chris. Es fühlt sich schon an, als ob es ewig her wäre, aber das große Thema war ja GSP. GSP, der umstritten seinen Kampf gewonnen hat, ja, danach andeutete, dass er eine Pause macht oder womöglich sogar die Karriere beendet. Ja. Und seitdem haben wir beide in Podcast-Form nicht mehr darüber gesprochen. Aber privat. Echt? Ja. Okay. Die Frage ist halt, wie geht's weiter? Und hast du darauf eine Antwort? Ich kann mal sagen, was Dana White gesagt hat. Oh. Dana White hat erstmal gesagt, dass GSP einen großen Fehler gemacht hat. Oh. Er hätte nämlich laut Dana White nach dem Kampf gar nichts sagen sollen. Denn das verstehe ich. Er hatte es sich ja, es gab ja dieses obligatorische Post-Fight-Interview. Und da war ja alles gegessen, ne? Alles okay. Hm? Und danach hat ja GSP noch was gesagt. Ach nee, doch nicht. Und glaub, bei dieser Meinung hätte er bleiben sollen. Nee, doch nicht. Ist nix. Da fehlt ja ein bisschen Vorwissen, denn GSP hat schon Wochen davor immer wieder gesagt, dass er nach seinem Kampf ein großes Announcement hat. Und das will er aber erst nach dem Kampf sagen. Das betrifft seine zukünftige Karriere. Und da wurde auch so ein bisschen spekuliert. Geht er unter Umständen ins Middleweight oder beendet er die Karriere? Da haben wir ja dann auch schon mal drüber gesprochen. Also es war mit Sicherheit schon dann doch überraschend, aber jetzt nicht. Also man wusste, dass er wohl irgendwas zu sagen hat. Und das hat er dann ja auch getan. Er hat dann irgendwas gesagt. Auf jeden Fall bleibt man kurz bei Dana White. Er meinte dann, das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, was GSP da gesagt hat. Seine Aktion hat nur große Verwunderung hinterlassen. Und große Verwirrung vor allen Dingen. Ja, ich denke mal, das schließt beides mit ein. Verwunderung, Verwirrung. Einigen wir uns auf Verwirrung. Ich wollte gerade sagen, schwer. Ja, GSP. Ich bin nicht wie enttäuscht, das geht gut, aber für, naja. GSP kann ich einfach 1 bis 2 Jahre Pause machen, meint Dana White. Da warten haufenweise Leute, die eine Chance wollen auf diesen 170-Pfund-Gürtel. Oder mit Sicherheit kann er 2 Jahre Pause machen, aber er sollte dann Title droppen. Es wird ein Rematch zwischen GSP und Johnny Hendricks geben. Und GSP hätte an diesem Samstag nicht sein Karriereende verkündet. Das hat Dana White gesagt. Ich sag auch, also wenn er 1 bis 2 Jahre Pause machen möchte, dann glaube ich nicht, dass es viel. Also dann verstehe ich, dass Dana White sagt, der kann nicht mit dem Titel hier einfach abhauen. Aber ich glaube, die wollen GSP auch den Titel nicht einfach abnehmen und sagen so. Nee, weil das Money dann flöten geht, das Rematch-Money. Nee, ich glaube, das ist gar nicht so das große Problem. Ich glaube, man will damit den Sport nicht ad absurdum führen, sondern man möchte, dass man praktisch das Zepter übergibt, glaube ich. Mhm, okay. Also das kann ich mir vorstellen. Es kann natürlich auch sein, dass sie da, natürlich macht das mit dem Geld auch Sinn, logisch, klar. Aber was nützt dir das, wenn er nicht kämpfen will? Du kannst ihn ja nicht zwingen. Das ist wahr. Was war das? Was war was? Nee, schon gut. Du kannst ihn ja nicht zwingen. Christopher, wirst mich heute irgendwie mit deinen Zwischenfragen. Ich dachte, dafür würde ich gebucht. Dafür wurdest du gebucht. Aber dafür wurdest du gebucht. Du bist aber auch ein bisschen verwirrt heute. Ehrlich? Ja. Du bist ja schon freudentrunken wegen der Xbox. Hallo. Hat der Nachbar geklingelt? Nee, was erzählst denn du da? Was erzähle ich? Nichts. Weiter, GSP, Karriereende, hast du gerade gesagt. Jetzt bin ich da völlig raus. Na komm. Jetzt bin ich da völlig raus. Wir waren jetzt da, dass Dana White nee, nicht... Jetzt möchte ich nicht mehr über GSP reden. Naja, gut. Ich rede jetzt nicht mehr. Also Lirum Larum weißt du jetzt auch nicht großartig, was weitergeht. Dana White hat gesagt, er kann hier nicht einfach machen, was er will. Genau, Chris, das hat er gesagt. Ich bin jetzt mit dir wirklich... Auf Kriegsfuß? Absolut. Ich habe das Kriegsbeil ausgegraben. Du kannst ja nicht einfach hier Zwischenfragen stellen, die überhaupt nicht zum Thema passen. Okay, dann schreibe ich mir hinter die Löffel. Wirklich mal. Aber GSPs Manager hat sich übrigens auch noch geäußert. Und der meinte, möglicherweise war das Match gegen Johnny Hendricks GSPs letztes Match. Also er hat dann praktisch wieder Öl ins Feuer gegossen. Aber unterm Strich bleibt halt zu sagen, dass man nicht genau weiß, wie geht's weiter. Es steht hier im Endeffekt die Aussage von GSP, der gesagt hat, ich brauche eine Pause. Dann später auf Twitter gesagt hat, hey, mir geht's heute schon wieder viel besser als gestern, macht euch alle keine Sorgen. Aber er hat das ja nicht widerrufen, was er da zu gesagt hat. Sein Trainer hat in dem Interview ja gesagt, ja, also er hat so ein paar Probleme, mit denen er halt klarkommen muss. Und wie es jetzt genau weitergeht, kann ich auch nicht so richtig sagen. Man muss diese Entscheidung GSP überlassen. Mhm. Für mich kommt es irgendwie so rüber, als ob GSP wirklich eine Pause braucht. Einfach so, um mal klar zu kommen. Warum auch immer. Und die Frage ist halt, wie macht man das? Also er ist halt der Titelträger. Du kannst ja nicht einfach sagen, also ich finde, das kommt doof, wenn du jetzt einfach sagst, hier der muss den Titel abgeben und dann gibt es ein Tournament oder was auch immer oder ein Titelkampf. Lass uns doch nochmal dieses Spielchen Interims Champion. Wenn man jetzt mal sagt, GSP, also wenn er jetzt zu Dana White geht und sagt, er hat wirklich ein Problem, psychisch mit man weiß es ja nicht, wir können ihn ja nur spekulieren. Und wenn es wirklich nicht zulässt, dass er sich fixieren kann auf den nächsten Fall, auf das Rematch gegen Johnny Hendricks, ja, dann muss man sagen, okay, dann bist du nicht in der Lage, aktuell deinen Titel zu verteidigen. Dann müssen wir gucken, wie geht's weiter. Strippen halte ich für eine sehr schlechte Idee. Ja, aber Interims-Ding kannst du auch knicken. Gerade bei so warum? Erstens mal bei so persönlichen Problemen weißt du nie genau, wann die vorbei sind. Und zweitens mal... Wir wussten doch auch nicht, wann Dominic Cruz wiederkommt. Man ist weiß aber es eine andere Situation, ist eine Verletzung. Natürlich ist das eine andere Situation. Wenn er halt nie wiederkommt, also wenn wir sagen Deadline 1,5 Jahre... Und wie sieht's aus, GSP? Ah, oh, nee, du, das ist nix. Birne ist hin. Nee, ich hab da Depression oder was weiß ich. Ja, nee, gut, das ist okay. Es nicht. Sowas ist es nicht. Es ist alles im Rahmen. Also, hat ja auch Dana White gesagt. Und wir können doch aber jetzt nur spekulieren. Das ist halt, da ist er selbst dran schuld, das Arsch. Der. Ja, aber das bringt dir hier jetzt nicht weiter. Also, du kannst dir jetzt jedes mögliche Szenario ausdenken. Ja. Im Endeffekt steht eins fest. Die UFC weiß offensichtlich, was los ist. Ja. Dana White weiß, was los ist. Naja, Dana White würde ich jetzt schon so als die UFC deklarieren mit Lorenzo und Frank Fertitta. Aber die haben sich ja untereinander unterhalten, alle vier praktisch, nach dem Kampf noch. Okay. Und wenn die jetzt der Meinung wären, hier ist das Kind ist im Brunnen gefallen, da ist nichts mehr zu holen, dann hätten sie mit Sicherheit schon reagiert. Weil du auch so einen Johnny Hendricks in seiner offensichtlich sehr starken Verfassung zur Zeit, glaube ich, nicht allzu lange hinhalten möchtest, weil unter Umständen kannst du hier ja auch einen neuen Star in Anführungsstrichen aufbauen. Ja. Das ist natürlich dann auch nochmal eine andere Geschichte, aber ich meine nur, also wenn du jetzt dann sagst, naja, dann mache ich jetzt den als Interim-Champion, dann hast du vielleicht so eine Scheiße wie mit Hennen Burrow, der eigentlich seine Division dominiert, aber halt nur der Interim-Champion ist und deswegen dann doch nicht die volle Aufmerksamkeit vielleicht schon, aber er wird halt nicht so ernst genommen, wie wenn er der richtige Champion wäre. Also die Diskussion macht für mich deswegen keinen Sinn, weil ich kann halt überhaupt nicht einschätzen, um was wir hier diskutieren. Also ich will da auch einfach nur mal durchatmen und ein bisschen Urlaub machen oder was da gucken. Und das ist es dann, ich meine, daran hängt letzten Endes ja dann auch die Entscheidung. Was ist das Problem von GSP? Also wenn es wirklich halt irgendwie so eine Verklagenummer ist, dass sein ehemaliger Promoter, sein ehemaliger Manager ihn verklagt wegen irgendwelche Kohle da oder sonst irgendwas, dann ist das für mich eine andere Nummer, wenn er dann sagt, ich brauche jetzt eine Pause, als wie wenn er in der Umkleidekabine von Johnny Hendricks missbraucht wurde. Mhm. Also deswegen kann ich darüber nicht richtig diskutieren, weil ich halt nicht weiß, was Sache ist. Ich bin der Meinung, er schuldet der UFC nichts. Dana White hat ja auch mal gesagt, GSP schuldet das der UFC und den Fans. Da bin ich der Meinung, nein, das ist nicht so. Er schuldet überhaupt niemandem was. Aber wenn er eine Auszeit braucht, also länger als eine normale Auszeit wäre, dann glaube ich wirklich, musst du ihm, oder du sagst halt sowas, pass auf, da machst du noch einen Kampf, ja, gegen Johnny Hendricks nochmal. Wenn du das Ding gewinnst, okay, dann gehst du, was weiß ich, hier in so eine Art, wie nennt man das denn, Pause halt einfach, oder ja, Pause, aber wir machen dann ein Tournament und wenn du das Ding verlierst, ist es ja eh klar. Also, ich weiß nicht, also das hat so einen komischen Beigeschmack jetzt auch, wenn sie ihm jetzt den Titel so aberkennen würden oder so. Ich weiß ja auch nicht, wie das Prozedere da ist. Weißt du, also wie das dann wäre. Aber du merkst, bei dieser Diskussion findest du einfach keinen Punkt, an dem du ansetzen kannst, weil du musst wissen, was Sache ist. Du musst wissen, um was geht's hier, um was für Probleme geht's hier. Ich glaube, bevor wir das nicht wissen. Ja, ich glaube, man würde gerne viel deeper in der Geschichte diskutieren, wenn man aber wenigstens wüsste, worüber man richtig diskutiert. Das meine ich ja. Ne? Das meine ich ja. Och, ich hab grad das Tattoo von Conor McGregor gesehen, um Gottes Willen. Entschuldigung. Wieder anderes Thema. Ja, das sieht schön aus, wa? Ja, gut. Ja, naja. Passt ein Stück weit auch gar nicht zu ihm. Sein Kumpel und Teammate, Rory McDonald, hat übrigens auch was zu sagen gehabt. Er glaubt nämlich nicht, dass GSP für immer aufhört. Also, er glaubt schon, dass er eine kleine Pause braucht, aber für immer, das glaubt er nicht. Und das hat er ja auch nie gesagt, aber es steht halt auch im Raum, dass er komplett aufhören würde. Rory McDonald hat dann noch so gesagt, das ist unheimlich hart, wenn du über so lange Zeit Titelträger bist und auch davor schon immer Cards geheadlined hast, das ist mental muss das unheimlich anstrengend sein. Mhm. Was ähnliches hat ja auch Anderson Silva nach seinem Titelverlust gesagt. Er hat gesagt, das ist wie eine Befreiung. Dass ich jetzt nicht mehr diesen Gürtel habe, nicht mehr Titelträger bin. Also das finde ich auch immer interessant, dass das offensichtlich ab einem bestimmten Punkt zu einer Art Belastung wird, so dominant zu sein. Das ist auch nochmal interessant. Aber sobald wir was wissen, dann werden wir es euch erzählen. Spätestens. Ja, wann denn eigentlich, Chris? Nächstes Jahr. So. Damit können wir uns eigentlich festnageln. Wenn wir schon bei Rory McDonald sind, der hat ja seinen Kampf verloren gegen Robbie Lawler, erinnerst du dich? Ja. Und er meinte, er brauchte diese Niederlage. Er brauchte diese Niederlage. Soll ich dir mal was sagen? Das Gefühl habe ich aber auch. Es hört sich sehr pathetisch an und sehr besserwisserisch. Aber ich habe das Gefühl, er brauchte sie wirklich. Ja, und das was du mir auch vorher vorgeschwärmt hast von ihm, das habe ich nicht gemacht. Übergabe von GSP. Nee, habe ich nicht. Ich lass mich doch ein bisschen hier die Stimmung anhitzen, heizen. Nee, da lasse ich mich aber nicht irgendwie dazu missbrauchen. Das habe ich nie gesagt. Du hieltest schon nicht so wenig von ihm. Ja, hört sich jetzt schon ein bisschen anders an. Da würde ich dir auch zustimmen. Ich bin immer der Meinung gewesen, bin ich auch weiterhin, dass es ein wirklich richtig, richtig starker Kämpfer ist, der gegen GSP den ich gerne mal gegen GSP sehen würde und dem ich auch die größten Chancen zugerechnet habe, GSP zu besiegen. Allerdings war das, naja, vielleicht vor diesem Kampf, aber auch so ein bisschen vor dem Ellenberger-Kampf. Das war halt nach dem BJ Penn-Kampf, wo er wirklich eine Top-Performance abgeliefert hat. Und da habe ich halt gedacht, der Typ, der wird der Shit werden. Und ja, er sagt ja, wie gesagt, selber, er brauchte die Niederlage. Bei den letzten beiden Kämpfen war er zwar mit den Gedanken beim Kampf, aber er war nicht so hungrig wie früher. Mhm. Also er war halt einfach, ja, er hat sich auch schon ein bisschen mehr Gedanken gemacht, was so danach kommt. Also, ja, weißt du, also nicht jetzt, welcher Kampf als nächstes kommt, sondern so diese Off-Time nach dem anstrengenden Weg, letzten Endes bis zu dem Fight und dann der Kampf an sich und so. Das, weißt du, der hat da praktisch schon abgeschlossen mit dem Trainingsende und hat sich gedacht, ah, jetzt noch den Kampf und dann kann ich endlich mich mal wieder ein bisschen ausruhen und so. Er war halt offensichtlich nicht hundertprozentig motiviert. Ja, das fand ich schon interessant, also dass das so ein junger Kämpfer sagen kann, der eigentlich ja noch extrem hohe Ziele haben müsste und Ambitionen. Also der sollte ja eigentlich brennen vor Kampfeslust, sage ich jetzt mal. Ja. Und das hat sich jetzt in seinem Interview auch schon wieder ganz anders angehört. Da hat er gesagt, er wird ziemlich bald wieder in den Oktagon steigen. Und, ja, groß im Arsch dürfte er aber auch nicht sein, oder? Nee, absolut nicht. Aber er hat sich halt sofort mal motivierter angehört als davor. Also einfach so, ich will es jetzt wissen. Ich will jetzt gleich nochmal einen Kampf. Ich will euch beweisen, dass ich es besser kann. Ja, okay, das ist verständlich, ja. Hat noch ein paar andere Sachen gesagt. Er hat gemeint, im Kampf selber, er hat den Kampf sich angeschaut, sein Kampf gegen Robbie Lawler, und er fand seine Performance wirklich scheußlich und er hat sogar gesagt, ekelerregend. Und disgusting, ja. Genau, und Ellenberger, oder der Kampf gegen Ellenberger, hat er gesagt, den fand er eigentlich technisch ganz gut so. War keine, was weiß ich, High-Class-Performance, aber er hat sich technisch nichts vorzuwerfen und das sei jetzt hier gegen Lawler ganz anders gewesen. Er war einfach nicht. Ein Fehler bei ihm und sagt nicht, der Gegner war wirklich eine Nummer größer. Nee, er hat auch gesagt, dass der das schon gut gemacht hat. Es war jetzt auch nicht so, dass Lawler den dominiert hat. Es war ja eine Split-Decision und Rory McDonald hätte in der letzten Runde vielleicht noch ein bisschen mehr machen können und unter Umständen hätte er dann den Kampf auch gewinnen können. Es ist für mich jetzt keine umstrittene Entscheidung gewesen oder so, aber er wurde jetzt hier nicht komplett dominiert oder so. Ja, aber die Performance war dennoch nicht gut genug. Ja, er hat das nochmal wiederholt, dass er nicht mit Spaß und Freude dabei gewesen sei und da wurde er noch gefragt, ob er irgendwie so eine Enttäuschung schon während des Kampfes verspürt hat. Weißt du, wenn du merkst, es läuft einfach nicht so richtig, dass du dann so frustriert bist und so ein bisschen, ja. Sauer auf sich selbst, ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Ne? Und da meint er, nee, das hatte ich überhaupt nicht. Er kann's sich nicht anders erklären, als er hat das dann verglichen mit einem Maler, ja, der ein Bild malt. Und er muss ja auch von etwas inspiriert werden. Und diese Inspiration fehlte ihm in beiden Kämpfen, gegen Lawler und gegen Ellenberger. Ja, Rory McDonald, noch ein Schöngeist obendrauf. Aber ich bin gespannt, wie er da zurückkommt. Das ist doch der Burger-Junkie, oder? Nee, das war... Was das? Der ist schon entlassen. Ach so, na gut, dann... Ja, hab ich schon wieder vergessen, wie der hieß. Der ist schon entlassen mittlerweile. Wie hieß denn der nochmal? Nee, weiß ich nicht mehr. Irgendwas gut. Mit Horst, ne? Mit Horst war es was, genau. Mit Horst und hintenrum auch irgendwie. Auf jeden Fall bin ich gespannt, wie es weitergeht mit Rory McDonald. Das ist schon hochinteressant, dass er in dem Interview wirklich motivierter wirkte als im Kampf und vielleicht beweist er uns das Gegenteil, dass er wirklich zur Top-Elite dazugehört. Ja, ich bin gespannt. Also er gehört zur absoluten Top-Class im Welterweight, gar keine Frage, aber ich glaube, also jetzt noch eine Niederlage sollte er sich nicht erlauben. Also er muss jetzt keine Angst haben um seinen Platz in der UFC oder irgendwas, aber irgendwann verliert das Ganze dann so sehr an Momentum, dass du unverhältnismäßig viel wieder zeigen musst, um wieder an die Stelle zu kommen, die du vielleicht schon mal innehattest, so an die Position. Bin ich mal gespannt, wie es weitergeht mit Rory McDonald. Ja. Jetzt habe ich ein paar Fight-Announcements, beziehungsweise Verletzungen. Die rattern mal kurz runter, dann habe ich noch ein paar Sachen. ist es ja so viel passiert. Also ganz schnell, John Moraga ist der Nächste, der im Dezember die Säge streichen muss und ausfällt für eine Card. Es sind ja schon einige gewesen in letzter Zeit, die absagen mussten aufgrund von Verletzungen. Und John Moraga kann also nicht gegen Darren Uyanuyama antreten, Wahnsinnsname, bei UFC und Fox 9. Dafür werden wir aber einen Türken im Oktagon sehen, Chris. Mhm. Alp Oskilic aus der Türkei vertritt John Moraga und trifft dann auf Darren Uyanuyama. Oh Gott, dieser Name. Freue ich mich. Wir haben ja relativ viele Türken hier auch in Deutschland und ich finde das deswegen für eine schon, etwaige Germany-Card interessant. Ja, sie werden ja auch nach Istanbul gehen, die UFC. Also von daher passt. Bist du noch mit dabei? Oder? Ich bin noch mit dabei. Okay, ich dachte, du wärst gerade eingestartet. Ich habe gerade ein unmoralisches Angebot für meine PlayStation 4 bekommen, Entschuldigung. Ja, die Geschichte mit Shane De Rosario und seinem Gegner für UFC 168 habe ich vorhin schon kurz angerissen. Der Gegner hieß übrigens Guto Inocente und beide mussten den Kampf schon im Vorfeld absagen, bevor Shane De Rosario da diesen Herzinfarkt hatte oder diesen Herzstillstand oder was auch immer. Beide sind verletzt oder waren dann praktisch verletzt. Was genau da die Ursache für die Verletzung ist, weiß ich nicht, aber der Kampf für 168 ist gecancelt, erwartungsgemäß. Dann haben wir noch einige neue Kämpfe für die Fight Night 35 am 15.01. Main Event Luke Rockhold gegen Kostantinos Filippou. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Zuallererst wurde dann bekannt gegeben, dass Thiago Silva auf Sandbrou treffen wird. Thiago Silva, du weißt, das ist der mit dem Kronentattoo auf dem Adamsapfel. Der Kampf ist mittlerweile allerdings auch schon wieder gecancelt worden, weil sich Thiago Silva verletzt hat. Also jetzt scheint es dann doch wieder mit der UFC irgendwie... Nicht was uns so in den letzten Monaten verschont geblieben ist, scheint sich ja zu häufen. Jetzt gerade, wo es auch richtig heiß wird, ne? Ja, also es ist, bei dem Kampf, ich finde es nicht, ist keine Katastrophe, aber es häuft sich schon, das stimmt. Aber es wurden extrem viel weitere Kämpfe für diese Card bekannt gegeben. Unter anderem wird Lawrence Larkin auf Brett Tavares treffen. Brauchen wir jetzt nicht groß drüber reden. Justin Edwards trifft auf Ramzi Nijim. Brian Houston auf Trevor Smith und dann wird es interessant, Jason High auf Adlan Amagov. Das ist der erste Kampf, auf den ich mich richtig freue bei Fight Night 35 und natürlich der Main Event Rockhold gegen Filippou, wobei, da haben wir ja schon gesagt, Filippou mit seiner letzten Performance uns nicht gerade entzückt hat. Dann wird Joel Romero zurückkehren in den Octagon. Du weißt, das ist dieser extrem gute Wrestler, der aber auch richtig zimmern kann, genau. Und bei Fight for the Troops relativ beeindruckend in der letzten Runde war es, glaube ich, seinen Gegner K.O. geschlagen hat. Der trifft auf Derek Bronson. Derek Bronson hat auch bei der Fight for the Troops Card seinen Platz bekommen und hat da sehr, sehr beeindruckend Brian Houston besiegt. Mit so einem Submission. Brian Houston hat sich ewig noch dagegen gewehrt. Ich erinnere mich nämlich gerade wieder. Und nach nur 48 Sekunden war der Kampf schon vorbei. Die beiden werden aufeinandertreffen. Da freue ich mich. Ist eine schöne Angelegenheit. Also auch Jason High gegen Adlan Amagov ist eine gute Ansetzung. Joel Romero gegen Derek Bronson gefällt mir ebenfalls. Vince Pichel, den kennt man noch von Ultimate Fighter, trifft auf Garrett Whiteley. Und wie gesagt, Rockhold gegen Filippou ist der Main Event. Ist also einiges passiert bei dieser 35. Fight Night Card. In Sachen Kämpfen überhaupt packt die UFC momentan einiges aus an Kämpfe. Fast jeden Tag kommen 4-5 neue Announcements für irgendwelche Fight Nights, UFC und Fox Veranstaltungen. Also da ist gerade eine Menge los für Joe Silver und Konsorten. Die nächste Geschichte ist UFC und Fox 10, da hat sich auch einiges getan. 25.01. in Chicago wird das Ganze stattfinden. Das wird uns ganz besonders interessieren, da komme ich später dazu. Das wird dich sowieso ganz besonders interessieren. Der Main Event ist Benson Henderson gegen Josh Thompson. Ja. Und warum dich das noch mehr interessieren wird, ist natürlich Passi ist wieder mit dabei. Pascal Kraus. Passi, Monsignore, verliert alles und schickt dann fette Bilder vom Pornostrand. Verliert alles? Die letzten beiden Fights. Alles halt. Was ich gesehen habe, ja, wenn man verliert und dann denkt, er wäre der große Player, dann, naja. Ja, ich warte noch. Kommt da noch mehr? Ich mag ihn nicht. Magst ihn nicht mehr? Also dem hat er die letzten beiden Kämpfe nicht verloren, Chris. Hat er nicht verloren? Nee, hat er nicht. Hat er nicht? Nee, hat er nicht. Das kann doch gar nicht sein, der hat den letzten Fight verloren. Ja, und den davor aber nicht. Den davor nicht? Hat er gewonnen. Aber den davor hat er verloren? Den davor hat er verloren. Aber okay, den dann war da das davor so. Hat er wieder gewonnen. Ja, aber okay, ja, juhu, okay. Jetzt bist du wieder auf seiner Seite, so einfach geht das nämlich. Ja, absolut, ich mag ihn nicht. Ja, aber jetzt pass auf, Lucien Fox sehen. Also, Benson Henderson gegen Josh Thompson. Pascal ja? Kraus gegen Adam Khalif ist ein neuer Fighter. Mhm. Muss ich erstmal googeln, den Typen. Könnte sein, dass der aus Dagestan auch wieder kommt, wo ja offensichtlich eine Art Nest von UFC-Fightern. ja, okay. Ja, also das ist ja wirklich Wahnsinn. Ich guck mal kurz, wo der raus. Also steht jetzt hier nur Russland. Das wird schon Dagestan sein. Ich glaube, ich habe es gerade beim Sitzen Kreuzbandriss erlitten. Macht nichts. Einfach durchziehen. 6-0 ist sein Rekord, also es scheint offensichtlich ein ernstzunehmender Gegner zu sein, aber wie ernstzunehmender ist, sieht man natürlich dann immer erst, wenn er dann im Oktagon steht. Aber jetzt kommt noch was dich interessieren könnte, nämlich Stipe Miocic feiert seine Rückkehr ebenfalls bei UFC und Fox 10 und zwar gegen Gabriel Gonzaga. Das ist doch was, oder? Lässt sich das nicht? Ja, doch, Stipe Miocic finde ich eine Maschine. Das siehst du, ich finde den super, mal, den Typen. Das ist eine Bombencard. Du hast Benson Henderson, du hast Pascal Kraus, den du nicht magst. Ja. Stipe Miocic ist mit dabei. Ich liebe den Typen. Es geht aber noch weiter. Oh. Jeremy Stevens trifft auf Darren Elkins. Und Stevens, das ist der Typ, der Honey Jason in 50 Sekunden besiegt hat. Ah, okay, ja. Das ist auch eine interessante Sache gegen Darren Elkins. Bin ich gespannt. Also das ist auch das. Gefällt mir wieder richtig gut. Bestätigungsfight, ja? Kann ich nicht einschätzen, wie die UFC den sieht. Okay. Also ich habe jetzt nur diesen letzten Kampf von ihm gegen Honey Jason im Hinterkopf. Und 50 Sekunden, klar, war gut gemacht. Aber ja, kann ich jetzt noch nicht genau sagen, ob der Potenzial hat oder nicht. Also er hat mit Sicherheit Potenzial, aber weißt du, um jetzt wirklich ernstzunehmend hier irgendwie Top 10 oder sowas, also das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Müssen wir mal abwarten. Gegen Darren Elkins ist mit Sicherheit dann nochmal schon, sollte er den besiegen, eine Art Statement. Ja, kann man schon so sagen. Mhm. Außerdem wird Donald Cerrone wieder mit dabei sein und der trifft auf Adriano Martins. Oh. Adriano Martins fand ich eigentlich ganz gut bei seinem UFC-Debüt bei der letzten Fight Night in Brasilien. Aber dennoch ist im Internet die Hölle los. Man kann überhaupt nicht verstehen, wie man Cerrone Martins zum Fraß vorwerfen wird. Denn viele sind sich darüber einig, dass es so eine Art Jobber-Match ist. Also Cerrone sei dem klar überlegen. Aber ich finde, Adriano Martins ist schon, sollte man nicht unterschätzen. Also im ersten Moment sage ich auch, Cerrone gewinnt das Ding, aber es wäre für mich jetzt auch nicht die größte Überraschung, wenn Adriano Martins gewinnt. Der ist aber auf der Maincard, oder? Cerrone. Weiß ich nicht. Kann ich dir so nicht sagen. Okay. Ich frage nur, weil er vorher auf den Prelims war und wir danach irgendwie eine Ausgabe später seinen Paycheck mal eruiert haben und der relativ hoch war. Also, ja, also kann ich dir so nicht sagen, ob er da auf der Maincard ist. Ich gucke jetzt gerade mal, ob man das schon irgendwo findet. Nee, finde ich auf die Schnelle nicht. Dann Chico Camus. Wie hieß der? Camus? Oder wie der hieß? Chico Camus. Ich kenne den nur daher, weil er in Milwaukee einen Kampf gewonnen hat, den er eigentlich gar nicht gewinnen hätte dürfen. Aber er hat davon profitiert, dass er praktisch in seiner Heimatstadt gekämpft hat. Okay. Und die Leute sind total ausgerastet bei ihm und haben ihn zugejubelt und ja, sind halt ausgeflippt. Aber eigentlich hätte er diesen Kampf nicht gewinnen können, weil sein Gegner, das war so ein Koreaner oder irgendwas, eigentlich, glaube ich, 2 von diesen 3 Runden gewonnen hat. Und das war ein bisschen controversial, würde ich fast schon sagen. Das war übrigens dieselbe Card als Anthony Pettis. Benson Henderson besiegt hat, Chris. Das kann ich mir nicht mehr erinnern. Das glaube ich. Deswegen habe ich es nochmal gesagt. Deswegen habe ich es nochmal gesagt. Und Hugo Viana, The Wolverine, trifft auf Ramiro Hernandez. Auch da, ja, mal abwarten, was es das zu bieten hat. Aber insgesamt scheint sich UFC on Fox 10, findet am 25.01. in Chicago statt, schon wieder wirklich gut. Ja, das sieht gut aus, sieht gut aus. Ähnlich wie UFC on Fox 9. Oh, da können wir bestimmt wieder mit einem Zaungast rechnen, oder? Mit einem Zaungast? Naja, Octagon, Käfig, Zaungast, Chicago, CM Punk. Tut mir leid. Oh Gott, es tut mir leid. Ja, CM Punk habe ich jetzt nicht auf der Rechnung gehabt, Chris. Könnte schon sein. Kommt drauf an. Vielleicht ist am 25.01. ja Royal Rumble. Zeitlich könnte es passen. Nee, es müsste dann am 26.01. sein. Ja. Irgendwie. Je nachdem, wo der Royal Rumble ist, wahrscheinlich dann auch relativ schwer. Ne? Müsste man dann. Gibt ja dann auch Promo-Geschichten vorne im Rumble. Da sollte man ja einen Tag vorher schon bei diesem Access sein, oder? Gibt's das da nicht? Doch, ich glaube, letztes Jahr haben sie das gemacht. Ich glaube, letztes Jahr gab es auch beim Rumble. Gab's doch dieses Turnier, dieses NXT-Turnier, ne? Stimmt, um den Spot beim Rumble. Genau, wo Bo Dallas gewonnen hat. Oh, waren das noch Zeiten? Das waren wirklich noch, das waren die ganz großen Zeiten. Da waren auch wirklich, also ja. Die waren unfassbar. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ach, bei der nächsten Fight Night. Fight Night 36 findet wieder in Brasilien statt, am 15.02. Main Event Lyoto Machida gegen Gegard Mousasi, haben wir schon drüber gesprochen. Da wurden ebenfalls Kämpfe bekannt gegeben, nämlich Jacare feiert sein Comeback. Ah. Jacare Souza trifft auf Francis Carmont. Ich glaube, da haben wir schon drüber gesprochen. Chris, letzte Ausgabe. Ja, mir ist es so, als ob wir schon darüber gesprochen hätten. Carmont war der langweiligste Kämpfer, den wir beide, glaube ich, zusammen je gesehen haben. Ja. Das war der Costa Philippou auf dem Boden gehalten hat. Naja, würde ich nicht sagen, eher zu Tode gelangweilt hat. Das wird mit Sicherheit auch noch bei den Punktrichtern angerechnet worden sein, ja, aber du kannst dich daran erinnern, das gefällt mir. Ja. Außerdem wird Cristiano Marcello, den kennt man auch von Ultimate Fighter, auf Joe Proctor treffen. Ich dachte immer, der heißt Proctor. Aber heißt dann wohl doch Proctor. Ebenfalls Ultimate Fighter Kandidat, ja. Cristiano Marcello habe ich eigentlich, den mag ich eigentlich. Aber der hat mich bis jetzt noch nicht so überzeugen können in der UFC. Müssen wir mal abwarten. Und Nico Musoke, dieser Schwede, der in Manchester für Aufsehen gesorgt hat. Kannst du dich an den noch erinnern? Nee, leider nicht. Ich weiß nicht, es könnte sein, dass es Prelims waren. Der trifft auf Viscardi Andrade, also wahrscheinlich Andrade oder Andrade, ich weiß es nicht genau. Zu Viscardi kann ich nichts sagen und Nico Musoke, da freue ich mich drauf. Den fand ich stark in Manchester und von daher freue ich mich schon wieder auf diesen Kampf. Doch. Und die Brasilien-Cards haben in letzter Zeit, fand ich, immer das gehalten, was sie versprochen haben und der Main-Event ist ja auch ganz niedlich, muss man so mal sagen. Ja. Die nächste Fight Night ist die Fight Night, oder ja, die nee, ist glaube ich gar nicht die nächste, ist egal. Am 4.1. findet in Singapur die 34. Fight Night statt. Main Event ist Allen Burger gegen Severdine, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ohne Asiaten im Main Event? Ohne Asiaten im Main Event, aber dafür mit Dustin Kimura, der trifft auf John Delos Reyes. Kann ich überhaupt nichts dazu sagen. Dustin Kimura haben wir schon mal drüber gesprochen, kann ich mich aber nicht mehr dran erinnern. Meyerbeck Tazimuff, Wahnsinnsname, trifft auf Tai Yun Bang. Chris, was sagen dir diese beiden Namen? Oh, einiges. Da müsste ich jetzt wirklich ganz, ganz weit ausholen. Ich glaube, das würde den zeitlichen Rahmen sprengen. Nichts wäre die richtige Antwort gewesen. Okay. Und Roysto Wie trifft auf Dave Galera. Auch da, Chris, sind wir gespannt, was für Kämpfer wir hier kennenlernen werden. Absolut, ja. UFC in London, Main Event, weißt du natürlich? UFC in London Main Event. Gustafsson gegen Minowar. Ja, hat jetzt einen weiteren Kampf dazu bekommen, nämlich Latifi. Ilia Latifi trifft auf Diabate. Ist ja eigentlich der Bruder von Queen Latifi. Super. Die Rapperin. Super. Latifi könnte man von der letzten Schweden-Card kennen. Da ist ja Gustafsson kurzfristig ausgefallen, mit einem Cut über ein Auge, sehr umstritten. Mhm. Der hat sich irgendwie 2-3 Wochen vor dieser, damals war es glaube ich eine FX-Show oder ist auch egal, hat er sich einen Cut zugezogen und das hat die schwedische Commission? Ja, ich weiß gar nicht, ob das dann Commission bei denen heißt. keine Ahnung, wer das betreut. Auf jeden Fall, ja, Athletic Commission halt berufen gefühlt, Gustafsson zu sperren für den Kampf gegen Egad Mousasi. Wie bitte? Und dann hatte die UFC 2 Wochen Zeit, einen Ersatz zu finden. Und Latifi ist eingesprungen, der natürlich Egad Mousasi völlig unterlegen war. Aber die UFC hat danach schon gesagt, das schätzen sie sehr, dass Latifi so kurzfristig eingesprungen ist und der Typ wird nochmal eine Chance bekommen. Jetzt hat er seine Chance und zwar gegen Diabate, der eigentlich kein schlechter ist, sage ich jetzt mal, aber mich in seinen letzten Kämpfen, jetzt muss ich mal überlegen, einmal hat er sich verletzt, das weiß ich noch, in einem Kampf und dann hat er gegen Michael Bisping gewonnen. Und das ist natürlich, nee, Quatsch, was erzähl ich denn für ein Bullshit? Ich bin bei seinem Kickbox-Record, deswegen war ich jetzt so ein bisschen verwirrt. Er hat natürlich nicht gegen Michael Bisping, er hat schon mal gegen Michael Bisping gewonnen, allerdings war das beim Kickboxen. Jetzt aber nochmal zur ehrlichen Geschichte. Also er hat gegen Menua, war das mit der Verletzung, alle haben Bock gehabt auf den Kampf zwischen Diabate und Menua und dann gab es nach der ersten Runde die Verletzung von Diabate. Und davor hat er gegen Griggs und noch irgendeinen Vogel gewonnen. Da kann ich mich aber nicht mehr dran erinnern. Er hat auch schon ein paar mehr UFC-Kämpfe, aber die davor stattfanden, kann ich mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Man hat ihn auch kurz im Einspieler gesehen vom Gustafsson gegen Jones-Kampf, weil Alexander Gustafsson ihn mal submitted hat mit einem Rear Naked Choke. Vielleicht ist es da irgendjemandem auch mal aufgefallen, dass da Diabate rumgehüpft ist. Aber prinzipiell gehe ich davon aus, dass Diabate Latifi hier besiegen wird. Aber, naja, Latifi bekommt seine zweite Chance oder eine weitere Chance in der UFC. So, das war es mal zu diesen ganzen Kampfankündigungen. Unglaublich viel und, aber ich dachte. Unglaublich viel random bla. Ja, es ist aber unsere Chronistenpflicht, Chris, dass wir sowas auch hier mit reinnehmen und darüber sprechen. Von daher ist das halt mehr eine technische Sendung, würde ich fast schon sagen. So, Covervote. Covervote haben wir zuletzt irgendwie so ein bisschen vernachlässigt. Ja. Wir haben erst nach unserer letzten Ausgabe darüber gesprochen, dass ich Alexander Gustafsson gegen Jess Sonnen durchgesetzt hat und George St. Peter Männchen gegen Anthony Pettis. Ja. Das sind die beiden Finalisten. GSP gegen Gustafsson. Und heute auf UFC.com wurde veröffentlicht, dass Gustafsson aktuell führt. Hör mir auf, leck mich. Psychotricks sind das, Chris. Wie Psychotricks? Achso, da. Naja, wenn du da hinschreibst, der führt, das sorgt natürlich dafür, dass die GSP-Fans noch mehr angestachelt sind und jetzt noch mehr versuchen, ihren GSP auf das, wie ist die richtige Bezeichnung für das UFC-Spiel? EA Sports presents UFC. Genau, Coverschaft. Aber wir haben ja jetzt die Tage auch schon mal drüber geredet, als wir die Paarung gelesen haben, GSP versus Gustafsson. Man stelle sich mal vor, jetzt um dieses ganze Wirrwarr um GSP kommt jetzt doch raus. Ah, es hat keinen Sinn, GSP hört auf, gewinnt aber eine Woche vorher das Covervoting. Wäre schon eine doofe Sache, wenn auf einmal ja, im Februar hier UFC rauskommt und ist vorne einer drauf, den gibt's gar nicht mehr. Also das wäre schon wirklich eine unglückliche Sache, wobei die Chancen da relativ gering sind, wie wir ja gerade erfahren haben, dass GSP seine MMA-Gloves an den Nagel hängt. Also, aber wäre eine lustige Denkweise. Ich finde es aber bei ihm nicht ganz so schlimm, weil GSP halt wirklich so ein Legend oder was? Ja, auch ein Trademark halt absolut ist. Ich meine, GSP wird halt erkannt auf dem Cover von so einem EA Sports Game. Da erinnere ich dich mal daran, es gab das erste Fight Night Spiel von EA Sports. Da war Mike Tyson drauf, obwohl er längst schon aufgehört hat mit Boxen. Aber EA Sports wusste halt, ja, ist halt Boxen, Mike Tyson, jemand anders haben wir nicht hier in den USA gerade. Ja. Also deswegen wäre jetzt, glaube ich, nicht so schlimm, wenn da ein Kämpfer drauf ist. Aber ich verstehe natürlich, wo du herkommst, logisch. Aber es wäre nicht das Schlimmste. Aber es wäre natürlich cool, wenn Gustafsson da drauf kommt. Also da bin ich dann Patriot, Europa-Patriot. Oh, okay. Und habe natürlich für Gustafsson gewotet, ganz klar. Ja, ich für GSP. Du Dreckschwein. Ich bin ja gebürtiger Franco-Kanadier. Ja, deswegen riechst du auch immer so nach Fisch. Was? Arschloch. ich kann mir. Ja, ich freue mich auch auf das Spiel. Ich muss dir mal was sagen. Ricky, ich bin ja hier im MMA-Radio Deutschlands eloquentesten Kampfsport-Podcast bin ich ja der Mann fürs Optische. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich da Henrik Gustafsson vorne draufstehen habe, mit seinem Zippelbart und seinen knubbeligen Ohren, da bin ich Ästhet und sage, stopp. Aber so ein GSP, ein Adretta, Franco-Kanadier, den kann ich mir gut vorstellen, neben Johnny Bones Jones. Also da muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe kein Problem mit, wenn GSP da drauf ist. Achso, auch nicht, okay. Nee, absolut nicht. Ich habe mit niemandem von denen, die da zur Auswahl, obwohl, ja, ist egal, aber jetzt von den letzten vier oder so hatte ich mit niemandem ein Problem, wenn der da drauf gewesen wäre. Also das ist jetzt Pettis, Sonnen, die hätten genauso gut da drauf sein können. Pettis, Sonnen, absolut, ja. Nur ich freue mich halt, dass Europa da auch Gehör findet dann mit absolut, Gustafsson. Na klar. Und gerade, dass anscheinend diese Paarung Johnny Bones gegen Alexander Gustafsson wirklich so einen massiven Bass erzeugt hat, oder? Ja, anders kann man sich ja nicht erklären. Das ist auch mit Sicherheit der einzigste Grund, warum Alexander Gustafsson da so weit in diesem Voting nach vorne stoßen konnte. Ja, absolut. Da braucht man gar nicht weiter drüber reden. Aber da sieht man mal, was das wirklich für Auswirkungen für diesen Schweden da hat. Also, weißt du, ich meine, davor war halt wirklich, glaube ich, nicht so bekannt, auch unter UFC-Fans. Ich meine jetzt nicht Nerds und Verrückten, aber ich glaube, dass Gustafsson in Anführungsstrichen relativ unbekannt war. Und jetzt schafft er es da unter Umständen auf das Cover des ersten richtig großen UFC-Titels auf Next-Gen-Konsolen. Das ist schon ziemlich geil. Übrigens, Chris, du weißt ja, das wird das erste Spiel sein, in dem ich mir Chancen gegen dich ausrechne. Absolut, ja. Das ist wahr. Mhm. Ja. Andere Spiele wird es nicht geben, aber da hoffe ich, dass ich wenigstens beim Einlauf irgendwie schneller bin. Ich freue mich schon. Unsere erste Partie wird definitiv sein. Pflicht ist, dass wir beide das Spiel vorher nicht gespielt haben dürfen. Ja, da hoffe ich einfach mal darauf, dass ich ähnlich schnell dieses Spiel mir zulegen kann wie du. Naja. Du bist ja da verrückt. Du rennst ja da morgens um 4 an GameStop. Ja. Ja, mit deinem Schlafsack. Und dann, die Paarung ist ja auch klar, ne? Ja, Pettis Henderson. Absolut. Das ist The Rematch. The Rematch. The Rematch. Und im Legends Mode Brock Lesnar gegen Alistair Overeem. Da ist auch noch eine Rechnung offen. Wenn wir schon bei John Jones sind, also beziehungsweise Alexander Gustafsson, und da ist der Weg nicht weit bis zu John Jones. Wir haben es letzte Mal schon darüber gesprochen, dass es ja diese Probleme gab, dass jetzt schon zweimal ein Kampf announced wurde, John Jones gegen Teixeira, und dann wurde er wieder einen Tag später gecancelt. Dann haben wir in der Sendung festgestellt, dass auf UFC.com der Kampf immer noch geführt wird. Mhm. Jetzt ist aber definitiv klar, diesen Kampf wird es nicht geben. Jones hat immer noch Probleme mit seinem Fuß. Nachdem aber die UFC unseren Podcast gehört hat. Ja, klar, sie mussten reagieren. Und er hat immer noch Probleme mit dem Fuß. Das finde ich interessant, weil Dana White immer gesagt hat, Jones ist nicht verletzt. Jetzt sagt Jones selber, ich habe noch Probleme mit dem Fuß. Rückkehr, März oder April. Das ist die momentane, in Anführungsstrichen, offizielle Aussage. Mikey Kawa, das ist der Manager von John Jones, meinte, dass John Jones eine mentale und physische Auszeit nach dem harten Jahr 2013 braucht. Und ab Januar beginnt er wieder mit dem Training. Kann ich verstehen, du, ganz im Ernst. Ehrlich? Ich bin so witz. Ich gehe jetzt mal auf John Jones Kämpferprofil und schauen wir mal an, was John Jones dieses Jahr so zu tun hat. Gustafsson braucht man nicht drüber reden. Gar keine Frage. Das war ein Hammer. Sein anderer harter Kampf war gegen Jael Sonnen. Und das war's. Ach, das war's? Er hatte nur zwei Fights? Er hatte nur zwei Fights. Und gegen Jael, na gut. Nix, ich weiß, im wahren Leben bist du ja Roll-Life-Model von Jael Sonnen. Also wenn es mal wieder irgendwo... Nein, habe ich auch schon mal erklärt. Ist doch nicht so. Auf jeden Fall, das war ja nun wirklich jetzt keine große Probe für ihn, sage ich jetzt. Ich auch so. Gustafsson, absolut. Das war eine harte Nummer, gar keine Frage. Vielleicht geht es aber da auch ein bisschen um diesen ganzen Rummel, der wirklich stattfand, oder? Als das kann auch der Mann Pound for Pound. Ich weiß ja nicht, wie es so ist, wo der alles hingeschickt wurde und so zu irgendwelchen Media-Geschichten und so. Vielleicht war auch das ein bisschen zu viel für ihn. Kann ja auch sein. Das kann schon gut möglich sein. Aber von den Kämpfen her kannst du so eine Aussage nicht treffen. Also ich möchte das nicht kleinreden, dass so eine Gustafsson-Nummer mit Sicherheit heavy für ihn war, aber da hätte ich dann anders ausgedrückt. Aber vielleicht wollte der Manager auch einfach den Namen Gustafsson nicht erwähnen, also sprich, um Gustafsson nicht irgendwie so einen psychischen Vorteil zu geben, wenn er gesagt hätte, hey, Johnny ist immer noch völlig im Arsch nach dem Kampf gegen Gustafsson. Mhm. Weißt du, das wäre ja nicht so clever gewesen. Könnte sein. Vielleicht wollen sie aber auch spekulieren, dass Alexander Gustafsson vielleicht federn lässt jetzt bei dem Fight und gegen wen muss Gustafsson jetzt nochmal? Jimmy Manuwa. Das ist ja auch der Cousin von Menowin Fröhlich. Und da weiß man ja auch schon, vielleicht spekulieren sie auch ein bisschen darauf, dass Gustafsson da vielleicht federn lässt. Ich bin gespannt. Nee, ich glaube, darauf spekulieren sie nicht, krass. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil das macht keinen Sinn. Also das ist kein Kampf, der Gustafsson vor große Probleme stellen sollte. Okay. Diesen Kampf gewinnen. Also wenn er den nicht gewinnt, dann braucht er auch nicht... aus meiner Sicht, dann brauchen wir auch kein Rematch zwischen Jones und Gustafsson, wenn er nicht gegen Manuwa gewinnt. Okay, das wusste ich nicht. Mhm. Also kein Fallobst Manuwa, aber für so einen ambitionierten Kämpfer wie Gustafsson sollte das machbar sein. Behaupte ich jetzt mal. Übrigens hast du vorhin was Schönes angesprochen, nämlich dass John Jones überall hingeschickt wurde. Unter anderem wurde er zu einer Q&A-Session in Toronto geschickt. Oder ist da jedenfalls hingegangen. Und da hat er was ganz Interessantes gesagt. Denn er kann sich einen Wechsel ins Heavyweight gut vorstellen. Ah, sehr interessant. Ja. Und er forciert einen Superfight gegen Cain Velasquez. Scheiße! Diesen Superfight will er relativ zeitnah, in den nächsten 1 bis 2 Jahren. Und also diesen Wechsel ins Heavyweight, das muss aber noch nicht unbedingt gleich nächstes Jahr sein oder so. Aber den Superfight, den hätte er schon gern zeitnah. Das würde aber bedeuten, dass John Jones schon ein bisschen aber auflegen müsste, ne? Er hat gesagt, er läuft aktuell mit 230 Pfund rum und er würde nochmal 10 Pfund Muskeln oben drauf packen. Und das ist auch möglich, ja? Ja, und Cain Velasquez ist ja jetzt auch nicht der allergrößte Heavyweight. Also das möchte ich nämlich auch sagen. Vielleicht, John Jones hat ja gewisse Reichweiten-Skills, ne, die wahrscheinlich im gesamten MMA-Business seinesgleichen sucht. Und da hat er mit Sicherheit Vorteile gegenüber so eine Dampfwalze, Cain Velasquez. Aber ich glaube, wenn der mal ins Rollen kommt, dann bekommt auch Johnny Bones ein paar Probleme. Na, also ich würde schon sagen, dass Cain Velasquez, aktuell würde ich tippen, dass der diesen Kampf gewinnt. Velasquez? Ja. Meinst du, Johnny Bones sagt, okay, Rematch gegen Gustafsson, gewinnt er und sagt, okay, hier ist alles getan, ey, komm, was wollt ihr noch von mir, ne? Nee. Moment. Und vielleicht dann noch irgendwie ein Fight, je nachdem, ob es da vielleicht noch einen Upcoming-Typen gibt, der sich jetzt ins Number-One-Contendership oder so geprügelt hat. Auf jeden Fall in absehbarer Zeit, vielleicht nach dem Jahr 2014, wenn Johnny Bones wirklich alles weggeräumt hat, dass er sagt, okay, hier ist jetzt Schicht für mich, Titel, den knalle ich hier hin und jetzt heißt es nur noch Cain Velasquez. Kann es dann direkt zum Titelfight kommen oder sollte man ihn erstmal vielleicht gegen einen Stipe Miocic, was eine mega Challenge wäre, setzen? Nee, das macht für mich keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Ich glaube, Miocic könnte ein Top-5-Guy werden. Das für mich macht, wenn ich einen Superfight will, will ich einen Superfight und nicht gegen... Also direkt gegen Velasquez. Naja, klar, das ist ja, sonst macht das für mich keinen Sinn. Wenn ich zwei Champions gegeneinander haben will, warum sollte er gegen Miocic antreten? Um vielleicht erstmal sich zu akklimatisieren in dem Division. Ja, aber das ist ja nicht das, da geht es ja nicht in einem Superfight, geht es ja nicht darum. Also du willst ja nicht Anderson Silva gegen GSP, wisst ja auch nicht, dass GSP vorher noch gegen Chris Weidman antreten hätte müssen oder so. Okay. Sondern du willst dann gleich diesen Kampf. Okay. Und das Ding ist halt für GSP, ich meine, wenn er im April Teixeira kämpft, dann wird er wieder so gegen September vielleicht erst gegen Gustafsson antreten. Und dann, wie gesagt, darfst du nicht Daniel Cormier vergessen. Mhm. Also, ja, ich denke mal... Den Fight möchte ich aber noch sehen, Bones gegen Cormier. Ja, ich denke mal, die nächsten anderthalb Jahre wird er schon noch zu tun haben, aus meiner Sicht. Ist ja auch noch so jung. Ja, er hat ja mal gesagt, er will mit 30 aufhören, hat er gesagt. Wie Sebastian Vettel. Ist ja auch noch so jung. Sebastian Vettel ist, glaube ich, 25 oder 24, 14. Aber der will, glaube ich... 18, ja, aber ich glaube, er will nicht mal bis 30 machen. Oh, Sebastian Vettel. Ja, ich da kenne ich mich ja nicht mehr aus. Ich bin völlig raus aus dem Motorsport. Darf ich eigentlich in dieser Ausgabe meine ausgesprochen investigativ gute Frage stellen? Ja. Willst du erstmal weiter oder soll ich stellen? Stell ruhig, ich. Gut, Ricky, dann stelle ich jetzt meine unglaublich investigativ nachrecherchierte, unglaublich gute Frage. Ricky, bist du bereit? Ja. befinden wir uns gerade in der UFC in der Ära der großen Dominatoren. Weil ich habe mir mal so ein paar Gedanken gemacht über das Roster. Und da sind mir die ganzen Champions, natürlich Champions sind nicht Champions, weil sie Glück hatten oder so, sondern da ist mir aufgefallen, das sind eigentlich alles Dominatoren. Was du mir vorher immer erzählt hast, dass auch viele von den Champions schon Jahre Champions sind. Also. Naja, aber ich finde, die Ära ist eigentlich im Sommer zu Ende gegangen. Mit Anderson Silva? Erstens, Anderson Silva, die Geschichte. Das war, was heißt zu Ende gegangen, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber deswegen würde ich dem nicht zustimmen, weil du hast das Ende einer ewig langen und beeindruckenden Titelregentschaft im Middleweight gesehen. Du hast das beinahe Ende von GSP gesehen. Du hast zum ersten Mal gesehen, dass GSP wirklich Probleme hat in dem Kampf. Heavyweight, Light Heavyweight, braucht man nicht drüber reden. Das John war, Jones war in huge Jeopardy in dem Match. Könnte man auch so sagen, aber ich fand es beeindruckender, wie er damit umgegangen ist und zurückkam. Mhm. Das hat mich mehr beeindruckt, wenn ich ehrlich sein soll. Dann hast du Benson Henderson verlieren sehen. Ja, also spricht auch aus meiner Sicht dann wieder dagegen. Dann hast du im Featherweight Jose Aldo, okay. Der ist ja, glaube ich, der erste überhaupt, ne? Gab nie einen anderen Featherweight-Champion. Nee, das war Flyweight. Von dem, wo Demetrius Johnson jetzt. Google mal bitte, das hatten wir letzte Ausgabe. Ah, das ja, Thema. Stimmt. Ja, ja, jetzt erinnere ich mich wieder dran. Da gab es ja. Was war denn das Finale da nochmal? Hab ich schon wieder verdrängt. Chelsea gegen Bayern, glaube ich. Auf jeden Fall, dann haben wir auch noch Dominic Cruz, den ich ja noch gar nicht mitbekommen habe. Ja, der hat aber keine Rolle gespielt. Erzählt, das ist auch der große McDaddy, dann Han Barrow. Nee. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Dominic Cruz lebt von seiner Schnelligkeit. Aber ich habe nicht gesagt, dass das der große Super-Champion ist oder so. Aber definitiv können wir davon reden, dass Han Barrow schon der Shit ist. Ja, darüber aber, definitiv. Klar. Aber noch nicht halt keine Ära kreiert hat. Ja, also ich weiß nicht, ab wann kannst du von einem dominanten Champion reden? Dann musst du, glaube ich, wirklich sowas hinlegen wie ein GSP oder so. Oder halt eben Anderson Silva. Oder von mir aus auch ein John Jones. Klar, das sind, aber dann hört es für mich schon auf. Cain Velasquez hat ja zweimal seinen Titel verteidigt. Also das ist jetzt auch noch nicht eine dominante... Nee, Cain Velasquez würde ich auch gar nicht als großen Dominator in seiner Division darstellen. Ja, er ist auf dem Weg mit Sicherheit dahin. Sollte ich mal was sagen? Cain Velasquez, großartig. Auf jeden Fall. Aber ich nehme mir jetzt mal raus und sage, da fehlt ihm der große Gegner. Ja, Junior dos Santos. Ja, dreimal gegen Dos Santos und für mich war das wirklich schon eine großartige Rivalry. Und dann? Rivalry. DC ausklammern? Wie und dann? Ja, wer kommt dann? Ja, wir müssen jetzt ganz klar sagen, JDS ist weg. Ist weggeboxt. Dann warte doch mal ab, was sollen sie denn machen, wenn der jetzt drei Kämpfe hintereinander gewinnt? Warte mal ab, was mit... Ja, nein, das ist natürlich klar. Warte mal ab, was mit Verdum passiert. Verdum hat sich verbessert, ist stärker geworden. Im Heavyweight ist das wirklich was Besonderes, was wir jetzt sehen, dass einer, sollte Velasquez den Titel jetzt gegen Verdum verteidigen, das gab es vorher noch nie, dass einer so häufig dann seinen Titel verteidigen konnte im Heavyweight. Ja. Du darfst Overeem, darfst du nicht abschreiben aus meiner Sicht, da würde ich mal abwarten auf den Kampf gegen Frank Mir. Was machst du da bitte? Ich onaniere. Den würde ich wirklich... Relativ laut, das Geräusch. Ja, ist klar. Ist ja auch ein Riesenpenis. Den darfst du definitiv nicht abschreiben. Travis Brown wird interessant sein, wie der sich weiterentwickelt. Also, er kommt ja jetzt gerade von einer großen Rivalry, Cain Velasquez. Also die Frage jetzt, wer kommt jetzt, kann ich jetzt so nicht beantworten, weil dazu gehört halt einfach sowas wie Gustafsson. Da hat auch keiner damit gerechnet. Aber manchmal ist halt zum richtigen Zeitpunkt jemand am richtigen Ort und vielleicht ist es Verdum, vielleicht ist es Travis Brown oder vielleicht noch jemand ganz anderes. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also Heavyweight ist mir zu schnelllebig, dass ich da irgendwie jetzt mich da auf irgendwas festlegen würde. Also sind wir eher in der Ära, dass die großen Dominatoren ihrer Divisions ins Wanken geraten? Nee, auch nicht. Naja, finde ich aber schon. Johnny Bones hat geschwankt. Natürlich hat er gezeigt, dass er einfach mit wahrscheinlich der smarteste Typ überhaupt ist, der sich so auf Kämpfe einstellen kann, wie ich es noch nicht erlebt habe. Aber Anderson Silva? Tja. Ja, aber auch da. Ich bin mir sicher, er wird den Titel zurückholen. Ja, und dann ist es doch schon wieder. Dann ist es doch schon wieder Quatsch, dass er Probleme hat und irgendwie ja, seine große Regentschaft zu Ende geht, wenn er dann den Titel zurückgewinnt. Also ich finde, wenn überhaupt, wenn du eine Ära irgendwie ausrufen willst, dann ist das für mich die Ära, in der die UFC richtig international wird. Ich rede dabei jetzt auch gerade von großen Dominatoren, auch von Ronda Rousey. Hat für mich erst einen Kampf gehabt in der UFC. Kann ich auch hier nicht. Zu wenig. Ist zu wenig, um hier von der Dominanz zu reden. Wenn die gegen Misha Tate verliert. Ja, aber sie hat ja auch eine Geschichte vor der UFC gehabt und alles da so relativ in First-Round-Armbar-Geschichten, das ist schon so impressive. Ja, ja, das ist gar keine Frage, aber es ist halt nicht die UFC. Okay, ja. Das ist der Unterschied, den ich dann halt mache und ja, um von Dominanz zu sprechen, will ich schon Minimum sowas wie John Jones und eben auch GSP haben und ja. Und Aldo. Aldo Demetrius Johnson, klar, aber das ist irgendwie, fühlt sich anders an. Also es fühlt sich halt nicht an wie Heavyweight oder Light Heavyweight oder auch Middleweight. Kann ich nur so sagen. Also natürlich kann ich auch sagen, die sind gut und zeigen wirklich beeindruckende Leistungen, aber es fühlt sich für mich nicht so beeindruckend an, wie was ein John Jones da gezeigt hat. Ist es bei dir in der Wahrnehmung so, dass die leichteren Gewichtsklassen nicht ganz so diesen Stellenwert haben? Was nicht bedeuten soll, dass ich mir nicht richtig gerne so ein Demetrius Johnson oder John Dodson sehe. Ist so. Für mich fängt das ab Lightweight an, ja. wo ich es beachtenswert finde. Also, nein, nicht beachtenswert, sondern ja, wo es mich so richtig angeht irgendwie. Also so. Flyweight, ja. Bantamweight und Featherweight ist auch interessant und alles, aber da flippe ich jetzt nicht aus, wenn ein Titel wechselt. Ich weiß nicht. Also das du hast völlig recht. Bei mir geht es auch bei der Pettis Henderson Division, bei der Lightweight Division los, wo ich mir denke, okay, das sind die großen Schlachten. Wieso ist Pettis Henderson Division? Was hat Henderson da eigentlich so? Ja, der ist wird da gelistet. Das muss ein Schreibfehler sein wohl. Nee, ich meinte nur, das hat sich so angehört, wie dass die zwei Aushängeschilder der Lightweight Division sind. Hast du aber so nicht gemeint, wa? Nee, natürlich nicht. An Benson Henderson. Nee, also, ich würde jetzt weder zustimmen, dass das die Ära der Dominatoren ist, und ich würde auch nicht zustimmen, dass es die Ära der strauchenden Langzeit-Champions ist. Es ist halt einfach die Ära der geilen Fights. Das ist natürlich auch schön gesagt. So. Michael Bisping darf nach seiner Augenverletzung endlich wieder trainieren. Mhm. Und er kann definitiv im März oder im April wieder kämpfen, hat er gesagt. Und Michael Bisping will einen Top-5-Guy, hat er gesagt. Am liebsten Machida oder Jacare. Oh, Machida soll er kriegen. Bin ich mal gespannt, weil aktuell sieht es aus, als ob er eher auf Tim Kennedy treffen wird, denn die beiden geben sich's richtig auf Twitter. Okay. Und Bisping hat aber schon gesagt, Kennedy soll mal warten, aber wenn die UFC den Kampf haben will, hat er damit auch kein Problem. Also Kennedy will gerne gegen Bisping antreten. Bisping ist der Meinung, dass Kennedy unter seiner Würde ist. Und ich bin gespannt. Also gibt ja aktuell einen ähnlichen Fall zwischen deinem neuen Liebling, Conor McGregor, und Thiago. Euer Liebling, der ist nicht mein Top 7. Ja, aber du magst ihn doch. Sehr, ja. Ne. Wobei das Interview mit Kenny Florian und Chael Sonnen und ihm, das fand ich, hat ihm geschadet. Hat ihm sogar geschadet, ja. Gilbert Melendez, Diego Sanchez, genau. Also da war Diego, ja die Geschichte mit Diego Sanchez und Conor McGregor. Davon haben wir ja hier schon darüber. Genau, davon haben wir doch hier schon erzählt, dass Conor McGregor hat so über jeden ein bisschen hergezogen und dann hat irgendwann mal Diego Sanchez gesagt, da soll mal die Fresse halten und erstmal was abliefern im Oktagon und so weiter und so fort. Und das spitzt sich jetzt immer weiter zu auf Twitter. Das ist geil, ich würde ja ausflippen. Beide betteln Dana White an, dass er endlich mal diesen Kampf ansetzt und der eine will dem anderen die Fresse polieren und das geht wirklich hin und her die ganze Zeit. Die beiden scheinen da wirklich gerne in Irland gegeneinander antreten zu wollen. Soll ich dir mal was sagen? Ich möchte diesen Fight nicht. Ja, warte. Das ging dann irgendwann gestern oder vorgestern damit los, dass Conor McGregor geschrieben hat, dass es für ihn ein gemachtes Ding ist, dass er gegen Diego Sanchez sein Comeback feiern wird in Irland, und hat auch gefragt, ob Dana White das machen, arrangieren könnte. Dann hat Diego Sanchez sich zu Wort gemeldet und hat praktisch Dana gefragt, was sagst du dazu? Kann ich diesen Penner verprügeln? Und er würde das nur für ihn machen, also nur für Dana White machen, so just for the boss, so in der Art. Und es geht eigentlich, also ich kann die ganzen Tweets gar nicht vorlesen, also es ist eigentlich jeden Tag, wo es zwischen den beiden hin und her geht, und wirklich manchmal großartige Dialoge, möchte ich es nicht nennen, aber sowas in der Art halt, liefern sich die beiden. Und okay, aber ich möchte ganz ehrlicherweise diesen Fight nicht sehen. Ja, wieso denn? Pass mal auf, ich bin ja ein Diego Sanchez Guy. Durch und durch, schon seit Jahrzehnten. Ne? Ja, ja. Also, auf jeden Fall. Und Conor McGregor, ey, der hat das Potenzial zum absoluten Superstar. Heeligerweise oder, also ich glaube, es ist eher ein Arschloch, muss ich ganz ehrlich sagen. So, was er dann immer von sich gibt, das ist eher so in Richtung Arschloch, aber lieben gerne, nehme ich auch. Aber ich befürchte, dass seine Karriere, die ja erst einen Fight bei der UFC hat, ne? Zwei. Und der, zwei? Zwei, ja. Aber ich glaube, gegen zwei nicht so unfassbare Knaller, oder? Na, hier, der letzte war schon, mir fällt natürlich jetzt der Name spontan nicht ein, aber das war dann schon, Max Holloway war es genau, war dann schon interessanterer Gegner, war jetzt kein Fallops oder so. Okay, okay. Aber ich befürchte, dass, wenn es zu diesem Fight kommt, Diego Sanchez Momentum auf dem Spiel ist, das ist ja so, und Conor McGregors Momentum auf dem Spiel ist. Diego Sanchez hat halt dieses unglaubliche Momentum nach diesem Gilbert Melendez-Fight. Und Conor McGregor grundsätzlich diesen Media-Buzz, weil er auch einfach ein unglaublich cooler Typ ist und sich weiß, sich zu verkaufen. Und ich glaube, halt ein Momentum bleibt definitiv auf der Straße. Und warum nicht beide Momentums weiter am Leben? Weil Sanchez kein Momentum hat. Der hat das Momentum eines unglaublich, das war eine Prügelei. Ja, aber Sanchez kämpft schon immer so. Das ist jetzt nicht, das war jetzt nicht, wenn das so aussah, wie es aussah, war schon cool und so. Aber Sanchez war schon immer ein Typ, der dahin steht und sich die Fresse polieren lässt und dagegen kämpft. Der geht halt einfach da nicht raus aus solchen Situationen. Und er hat. Aber verstehst du, was ich meine? Nee, weil er hat letzten Endes seinen Kampf verloren. Er ist seit Ewigkeiten dabei, seit Ultimate Fighter 1. Und ich glaube nicht, dass er, dass die UFC da irgendwie darauf achten will. Dass, also Diego Sanchez wird seinen Marktwert, sage ich jetzt mal, nicht verlieren, egal wie der Kampf ausgeht. Der ist einfach so etabliert, dass er es überhaupt nicht. Ja, also wenn der antritt, wird die Halle voll sein, oder beziehungsweise werden Leute sich das angucken wollen, weil er halt diesen sehr besonderen und aggressiven Kampfstil hat. Mhm. Deswegen ist es völlig egal, wie er gegen Conor McGregor abschneiden würde. Okay. Für Conor McGregor ist es interessanter, weil wenn er diesen Kampf verliert, dann wird er auch nicht irgendwie aus der UFC fliegen oder so, aber dann müsste er vielleicht ein bisschen leiser treten, und das gehört ja ein bisschen zu seinem, in Anführungsstrichen, Gimmick dazu, ja, dass er immer die Fresse aufreißt. Diesbezüglich könnte es ihm schaden, aber andersrum könnte es ihm wieder gut tun, dass er sich vielleicht mehr darauf fokussiert, im Oktagon dann besser zu werden und dann dadurch ein besserer Kämpfer wird. Thema Rory McDonald. Ja? Also, don't believe your own hype, sozusagen. Und ja, es wäre interessant, aber ich gehe davon auch aus, dass der Kampf für Conor McGregor ein bisschen zu früh kommen könnte. Also ich würde mich nicht wundern, wenn Diego Sanchez das Ding gewinnt. Und gefühlt wird, ja. Ja, und dann hast du halt einfach, dann ist es halt einfach schade, wenn dieser Conor McGregor-Spaß so schnell vorbei wäre, sage ich jetzt mal. Also funken wir aber schon relativ auf derselben Frequenz. Weißt du, was ich meine? Ich will den Kampf deswegen sehen, weil wenn irgendwo so real Beef ist, ist schon cool. Ist schon cool. Und in Irland würde das Ding mit Sicherheit der Hammer werden. Aber ich habe so das Gefühl, es wäre noch geiler, wenn noch zwei Kämpfe dazwischen wären. Also wenn die ganze Geschichte einfach erst in einem Jahr passiert wäre. Ob du die jetzt so lange am Glühen halten kannst, das ist halt die Frage. Ich als jetzt einer, der es jetzt seit Märchen guckt, würde sagen, dass Conor McGregor unter der Roughness von Diego Sanchez, die auch wirklich so ohne, also out of nowhere, also der, das trommelt ja los, da das Gewitter, und dann weiß ich gar nicht, ob du da, was ist denn Conor McGregor? Der ist doch eher Techniker. Nee, er ist auch schon ziemlich. Ja? Naja, der ist auch schon ein Typ, der weiß, was er, wie er austeilen kann. Und du darfst auch nicht vergessen, in seinem letzten Kampf hat er anderthalb Runden mit einem Kreuzbandriss gekämpft. Also das ist schon jemand, der da was ab kann auch. Okay, okay, dann aber nehme ich er das. Hat halt so ein Kaliber wie Diego Sanchez bis jetzt noch nicht vor die Fäuste bekommen oder ja, er hat einfach noch nicht gehabt, so einen starken Gegner. Deswegen, es ist ein Risiko, aber für mich, aus meiner Sicht, nur für Conor McGregor, nicht für Diego Sanchez. Wenn okay. Diego Sanchez das Ding verliert, verliert das halt, aber er wird sozusagen mit wehenden Fahnen untergehen in diesem Kampf. Und bei Conor McGregor, wenn der da wirklich richtig auf die Rübe bekommt, dann schadet es ihm halt immens erstmal. Mit Sicherheit, wenn es ein War wird über drei Runden, dann kann er auch verlieren und geht vielleicht als, weiß ich nicht, auch relativ mit wehenden Flaggen da vom Feld. Aber wenn er wirklich First Round Knockout kriegt, dann ist die große Fresse aber wirklich mal ramponiert. Ja. Im wahrsten Sinne. Und das steht halt immer zu, und das ist halt immer zu befürchten, dass genau sowas passiert. Ja. Deswegen, ich habe schon Bock drauf auf diesen Kampf. Ich kann es einfach nur so sagen. Es ist schwer für mich zu sagen, dass ich den nicht sehen will. Aber wir werden es abwarten, ob es überhaupt so weit kommt. Ja, ja, du hast aber völlig recht. Wir sollen den Fight einfach bringen. Das ist so wie bei Apple auf einen Price Drop zu warten. Scheiß drauf, holst dir jetzt so. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja, du hast recht, sie sollten es jetzt machen. Heiß bin ich natürlich auch, ganz klar. Aber ich wäre dann definitiv für Diego Sanchez. Ich kann mich jetzt da noch nicht festlegen. Ist halt auch wieder erstens mal dieses Europa-Ding, sage ich ganz klar. Andererseits ist es halt, mir ging das in letzter Zeit auch so ein bisschen auf den Sack von Conor McGregor, so die Art. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war mir ein bisschen zu viel. Und das wiederum, ja, weiß ich, ich kann mich da nicht festlegen. Also das wird ein interessanter Kampf, wenn er stattfinden sollte jetzt. Demnächst oder nächstes Jahr dann praktisch. Sind wir mal gespannt. Zu Dana White habe ich noch ganz kurz was. Hat Dana sich schon drauf mal irgendwie geschrieben? Habe ich nicht gelesen. Nee. Habe ich nichts mitbekommen diesbezüglich. Mhm. Aber er hat sich geäußert nochmal zu den Punktrichtern im Kampf GSP gegen Hendricks. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, weil ich habe es nicht richtig verlinkt miteinander. Aber ich hole es jetzt einfach nach. Und Dana White hat gemeint, es macht einfach keinen Sinn, Leute dahin zu setzen, die noch nie eine Submission miterlebt haben. Beziehungsweise die noch nie gewrestelt haben oder so. Mhm. Weil diese Punktrichter kommen häufig vom Boxen. Und sehen das immer praktisch so ein bisschen aus der Sichtweise eines Boxkenners, sage ich jetzt mal. Mhm. Und da hat natürlich so ein Takedown, beziehungsweise ein Takedown-Defense, haben wir alle schon besprochen mehrfach, andere Auswirkungen auf der Scorecard als 25 Mal der Jab oder sowas. Ja? Ja. Obwohl man jetzt darüber streiten kann, was jetzt mehr Auswirkungen hat und so weiter und so fort. Dana White's großartige Idee ist, er würde vorschlagen, dass jeder Punktrichter vorher mal in einen Submission Hold gesteckt werden sollen. Jeder sollte praktisch sich mal so ein Armbar von Ronda Rousey so. Oh ja, das wäre geil. Und danach dürfen sie wieder Punktrichter sein. Ob das jetzt wirklich uns weiterbringt, darf bezweifelt werden, aber allein, dass er das gesagt hat, macht ihn schon wieder wahnsinnig sympathisch. Hat er auch Ronda Rousey erwähnt? Nein, das habe ich jetzt hinzugedichtet. Was ganz interessant ist noch, Dana White wird eine neue Show bekommen. Die läuft auf... Also selbst? Ich werde gleich genauer. Läuft auf Discovery Channel. Discovery Channel, mein Gott, der Witz ist ja so alt, du. Oh Gott. So, und die Show heißt The Fighter. Kommt 2014 und handelt aber ums Boxen. Dana White kommt ja vom Boxen. Ja. Es hat nichts mit der UFC, nichts mit MMA zu tun. Es geht nur ums Boxen, explizit ums Boxen in Boston. Weiß ich nicht mehr genau, war das Süden oder Westen irgendwie. Auf jeden Fall aus der Gegend, aus der auch Dana White gekommen ist. Da gibt es irgendwie so eine Doku, wo halt dann praktisch wahrscheinlich so ein Boxgym im Mittelpunkt stehen wird und der Versuch von diversen Boxern zu Ruhm und Ehre zu kommen. Dana White ist nur Produzent. Er hat keine Ultimate Rolle. Fighter-mäßig oder was? Nee, nicht Ultimate Fighter-mäßig. Das, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es halt einfach eine. Ich weiß nicht, ob das wird dann schon so eine Doku sein. So eine Doku sein, die sich halt wirklich in diesem Boxgym hauptsächlich abspielt. Und man möchte da dann wahrscheinlich so ein bisschen den Weg eines undergroundigen Boston-Boxers. Und Bio eher, oder was? Nee. Ich glaube, du gehst gerade ein bisschen komisch da an die Sache ran. Ja, wieso? Die wollen bestimmt den Weg von einem Boxer zum Ruhm dokumentieren. Nee, ich glaube, das geht. Nee, ich glaube, es geht hauptsächlich um dieses, um diesen Box-Gym an sich. Wenn ich das in dem Macht Trailer der Titel das, der Sendung keinen Sinn? Wieso? The Fighter? Ja, der eine Fighter, den wir suchen oder so. Also es war jetzt nicht so, dass als sie da einen Kämpfer irgendwie verfolgt haben oder so. Nee, es hat sich hauptsächlich um den Trainer gedreht des Boxgyms und um den Boxgym an sich. Mhm. Deswegen gehe ich davon aus, dass das der Mittelpunkt dieser Doku sein wird. Sonst macht es ja wenig Sinn, einen Trailer rauszubringen, wo du hauptsächlich den Boxgym in den Fokus rückst. Das bist du noch mit dabei, oder? Ich bin noch mit dabei, ja. Haut mich nicht um, das Konzept. Ach so, naja gut. Hätten sie dich mal vorher fragen sollen. Wollte es gerade sagen, ja. Ja, ich werde es vorschlagen. Vielleicht, wenn Conor McGregor und Sanchez mit Dana White fertig sind, dann schicke ich mal ein paar Tweets, was es eigentlich soll. Anthony Pettis. Anthony Pettis, Chris, da gibt es auch ein paar News. Habe ich letztes Mal schon erzählt, dass er ja operiert werden muss, habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Nein. Da war noch die Geschichte, ob es alternativ oder. Er muss operiert werden, wird am 12.12. in Los Angeles operiert. Mhm. Comeback ist für Sommer 2014 geplant. Puh. Vorher wird er nicht zur Verfügung stehen. Ja, und das Ganze hat er sich übrigens, weiß ich nicht, ob wir das schon gesagt haben, im Kampf gegen Benson Henderson zugezogen. Also unter Umständen hätte Benson länger durchgehalten. Vielleicht hätte er davon oder daraus Profit schlagen können. Mhm. Bin ja auch wieder interessant. Ähnlich wie J.S. Sonnen gegen John Jones. Wenn es da noch weitergegangen wäre. Mit dem großen Onkel. Ja, hätte J.S. Sonnen den Titel gewonnen. Irgendwie. Das wäre lustig gewesen. eigentlich sollte ja als nächstes, oder anders, eigentlich hieß ja der Gegner für Benson Henderson T.J. Grant, der sich da dann diese Gehirnerschütterung zugezogen hat. Und deswegen ist ja dann Anthony Pettis in die Verlosung gekommen und hat Benson Henderson besiegt. Und du erinnerst dich, diese Geschichte ist schon ewig her mit der Gehirnerschütterung. Mitte Juli, um genau zu sein, war das. Oh. Und TJ Grant geht es mittlerweile zwar besser, aber er ist immer noch nicht bei 100%. Das ist schon heftig. Also wenn du seit Mitte Juli mit einer Gehirnerschütterung zu tun hast, das ist schon übel. Und auch hier möchte ich ganz kurz zum Wrestling rüberschweifen, wo ja, also so lange würden sie, glaube ich, auf keinen warten, der eine Gehirnerschütterung hat. Nee. Das ist schon heftig, oder? Jetzt haben wir es Ende November und der Typ ist immer noch nicht bei 100%. Irre. Das wollte ich mal erwähnt haben, weil das fand ich schon, also ich denke mal, dass es eine extrem schwere Gehirnerschütterung dann ist. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Dann die letzte News für heute. John Lineker. Das ist der Typ, den ich relativ beeindruckend finde. Allerdings gelingt es ihm nie, das Gewicht einzuhalten im Flyweight. Und Dana White hat ja auch gesagt, wenn der Typ das Gewicht, also wenn er nicht in 5 UFC-Kämpfen dreimal das Gewicht nicht erreicht hätte, hätte er mittlerweile schon einen Titelkampf. Jetzt hat er sich mit Mike Dolce zusammengetan. Das ist ja der großartige Fitness-Guru der UFC. Und John Lineker hat verraten, in 7 Tagen hat er bereits 11 Pfund verloren. Und er fühlt sich richtig klasse und das jetzt geht's richtig rund, sagt er im Endeffekt. Jetzt geht's voll ab. Ich finde es so wahnsinnig, dass wenn dein Körper dein Kapital ist und du weißt, ich hab's hier echt drauf und ich muss einfach nur dafür sorgen, 1-2 Pfund weniger zu wiegen bei meinen Kämpfen, dass man das so sehr verkacken kann. Ich bin echt gespannt, wie das weitergeht mit John Lineker. Ich denke mal, jetzt muss er es einfach schaffen, weil also mit Mike Deutscher an seiner Seite muss es klappen. Punkt. Aus. Jetzt kommen wir zum Ultimate Fighter Finale. Diesen Samstag, 30.11. Schon? Soll ich noch ein paar Sachen suchen, Chris? Du wirkst sowieso schon so gut unterhalten die ganze Zeit. Sag mal, du bist doch ein dummes Schwein. Ja, habe ich doch gemerkt. Habe ich doch gemerkt, Chris. Deine subversive Art, wie du mich immer anspuckst durchs Mikrofon. Erstmal haben wir wieder mit einer Verletzung zu kämpfen. Sergio Moraes hat sich verletzt, hat eine Knieverletzung, Meniskus wohl, Meniskusverletzung, sollte eigentlich auf Zach Gummings treffen und fällt aber aus. Sergio Moraes meinte aber, das sei kein komplizierter Eingriff und er will bald zurück sein. Das erstmal vorweg zur Ultimate Fighter Finale diesen Samstag. Erstmal vielleicht einleitend, was ist überhaupt Ultimate Fighter? Ich gehe mal davon aus, wir sind ja der Podcast des Volkes, der UFC-Podcast des Volkes, muss man dazu sagen. Viele wissen vielleicht gar nicht, was Ultimate Fighter ist. Ultimate Fighter ist letzten Endes eine Show, wo die UFC so ein bisschen dafür sorgen will, dass ihnen der Nachwuchs nicht ausgeht. Nachwuchs darf man jetzt hier nicht unbedingt, ist nicht zwangsläufig ein junger Kämpfer, kann auch ein älterer sein, der halt einfach bislang in der UFC oder für die UFC unentdeckt blieb oder die UFC der Meinung war, der ist nicht gut genug oder er kommt einfach das jetzt aus Europa und hat sich hier in den USA noch keinen Namen machen können. So, da gibt's dieses Fernsehkonzept, wo die UFC sich gedacht hat, da stecken wir, wie sind das denn überhaupt, 16 Leute in ein Haus, verfolgen die ganze Zeit mit der Kamera, so ein bisschen Big Brother mäßig, schneiden da ein paar interessante Sachen zusammen und lassen die gegeneinander kämpfen und die zwei, die zum Schluss noch übrig sind, dürfen um, ich weiß gar nicht, ich glaube 3 Kämpfe Vertrag? 4? Also auf jeden Fall kriegen die Contract mit der UFC über 2, 3 oder 4 Kämpfe, das wissen wir jetzt hier nicht so genau. Das könnt ihr dann auch mal selber nachrecherchieren. Und das Konzept gibt es schon eine ganze Weile. War am Anfang ein richtiger, wirklich Straßenfeger eigentlich. Also das Ultimate Fighter hat doch, wenn ich das so richtig aufgegriffen habe, auch so ein bisschen die Company gerettet, oder? Ja, absolut. Die erste Ausgabe war, sagen ja alle, das waren die letzten 10 Millionen Dollar, die für Titas in die UFC stecken wollten. Und wenn das Ding vor die Hunde gegangen wäre, dann wäre es vermutlich dazu gekommen, dass sie die UFC wieder weiterverkaufen. Oder ja, so habe ich es jedenfalls verstanden. Auf jeden Fall, das Konzept hat sich in den USA mittlerweile ein bisschen abgenutzt. Längst nicht mehr so gute Einschaltquoten, wie das vor einigen Jahren noch der Fall war, weil es halt auch wirklich immer wieder das Gleiche ist. Und du hast natürlich ähnlich wie, jetzt mal ein ganz anderer Vergleich, wie bei so einer Sendung wie Popstars, irgendwann einfach mal die Qualität an sich abgegrast. Weil es ist halt nicht so, dass du jedes Jahr irgendwie 4, 5 neue Superfighter irgendwo entdeckst. Auch wenn es verschiedene Gewichtsklassen sind, also man fokussiert sich immer auf eine bestimmte Gewichtsklasse. In der Regel sind es immer 2 Staffeln pro Jahr und ja mit verschiedenen Gewichtsklassen. Dennoch ist die Qualität dann offensichtlich oder eindeutig nicht so gut, dass du dann immer ein gewisses Level erreichen kannst, dass die Kämpfe gut macht und du kannst natürlich auch, weißt vorher nicht, wie sind die Storys im Haus. Wenn das langweilig ist, dazu schlechte Kämpfe, dann wird das Konzept natürlich relativ schnell langweilig. Unter diesem Problem litt die UFC zuletzt, hat dann einiges dafür getan, dass die Sendung wieder ein bisschen Beachtung findet. Hat der Jay Sullen gegen John Jones eine Staffel gemacht, die dann aber auch nicht ganz so überzeugen konnte. Nicht aufgrund John Jones oder Jay Sullen, sondern einfach, man hat sich da viel mehr Beef so vorgestellt. Und ja, man war ein bisschen enttäuscht. Ich muss so dringend pissen. Tut mir leid. Aber das Prozedere kenne ich ja von Ultimate Fighter. Ich weiß, jetzt kommst du wieder. Ich erzähl's doch dir, aber das kann ich. Ich erzähl's ja eigentlich dir. Ja, ich muss so dringend pissen. Tut mir leid, bis gleich. Kann echt nicht wahr sein. Naja, ich erzähl's im Endeffekt jetzt einfach mal euch, ausnahmsweise. Dann gab's eine relativ bescheuerte Staffel mit Roy Nelson, kann ich mich erinnern. Und jetzt sollte eben nochmal was ganz Neues gemacht werden bei der Ultimate Fighter, nämlich, dass zum ersten Mal Frauen mit dabei sein dürfen. Also bislang waren immer nur Männer mit dabei. Diesmal hat man sich gedacht, wir machen das Ganze mit Frauen. Richtig mutig war man dann aber auch nicht. Hat also nicht 16 Frauen genommen, sondern 8 Frauen, 8 Männer. Die haben es so ein bisschen verpackt, als es gibt ja eh zu wenig Frauen, die ein gewisses Level erreichen können. Deswegen macht man noch Männer mit dazu. Lustigerweise waren es genau die Männer, die dann hier weit unter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Was mich überrascht hat, denn die Männer sind im Bantamweight angetreten, wo die Division jetzt auch nicht so extrem tief ist. Und eigentlich dachte ich schon, dass die UFC oder dass es da einige gibt, die in die UFC wollen und das auch unter Beweis stellen durch gute Kämpfe. Das war in dieser Staffel allerdings nicht der Fall. Die Frauen haben wirklich gut abgeliefert, da gibt's überhaupt nichts. Die hatten einige starke Kämpfe. Ich erinnere mich an einen Kampf von Raquel Pennington, die auch auf der Fox Sports One Main Card mit dabei sein wird dann am Samstag gegen Jasmine Duke, hieß die gute Dame. Genau, das war ein großartiger Kampf. Und dann gab es natürlich so ein paar Legenden, sage ich jetzt mal, wie Roxanne Monteferri oder, jetzt habe ich ihren Namen wieder vergessen, gab noch eine, die sehen wir aber nicht, die ist gerade verletzt. Ich komme bestimmt noch gleich drauf, wie sie heißt. Shayna Baszler, genau. Das sind so Urgesteine sozusagen im Women's MMA-Bereich. Die kannte ich aber vorher nicht, aber war natürlich gespannt, was die dann so zu leisten imstande sind. Sind beide allerdings bei ihrem ersten Kampf rausgeflogen. Also sie hatten erstmal einen Kampf, um ins Haus zu kommen, den haben sie natürlich gewonnen, aber dann im ersten Kampf gegen die anderen Hausbewohner sind beide rausgeflogen. Es war ein bisschen eine Überraschung. Bin übrigens wieder da. Aber da freuen wir uns alle, Chris. Aber insgesamt muss man sagen, die Frauen haben abgeliefert, die Männer sind wirklich weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zwei Typen haben das Gewicht nicht erreichen können, was natürlich der Hammer ist. Also die hatten praktisch ihre Chance des Lebens. Also das ist sowieso eine Wahnsinnsgeschichte. Also der eine Typ hatte im Viertelfinale relativ gute Karten, glaube ich, und hat sein Gewicht nicht erreicht. Ja, also der hat einfach dann auch nicht weitergemacht mit dem Weight Cut, hat dann irgendwann abgebrochen und hat gesagt, er schafft das hier nicht. Dana White natürlich tierisch angepisst, den Typen aus dem Haus geschmissen und hat sich auch tierisch darüber aufgeregt, dass der Typ hier den Platz verschwendet von eigentlich jemandem, der alles geben würde für seinen Traum. Mhm. Der Typ, gegen den dieser andere, der rausgeschmissen wurde, antreten hätte sollen, ja, dieser Typ wiederum hat dann einen Bye gekriegt, also durfte ins Halbfinale ohne Kampf. Was hat er gekriegt? Bye nennt man Bye. Also er durfte ohne Kampf in die nächste Runde. Mm. Hast du noch nie die Bezeichnung gehört? Nee. Nicht? Okay, jetzt kennst du sie. Durfte ohne Kampf in die nächste Runde. Und dieser Typ dann wiederum hat dann in seinem Halbfinale, er hätte nur noch diesen einen Kampf gewinnen müssen, dann wäre er im Finale gestanden, jetzt hier bei dieser Card, hat ebenfalls sein Gewicht nicht erreicht. Und hat auch nicht seinen Weight Cut komplett durchgezogen. Oh, was. Und das Krasse war, dass er davor noch hier irgendwie Tacos gefressen hat und Toastbrot und immer gesagt hat, ja, die anderen sind nur neidisch, dass mein Körper das so gut abkann und so. Mm-hmm. Und dann total abgekackt hat. Und dann ist Dana White, glaube ich, wirklich der Kragen geplatzt und hat auch gesagt, Junge, verpiss dich einfach nur. Und das war schon überraschend. Also, dass zwei Leute da das Gewicht nicht hinbekommen, das ist schon eine heiße Nummer. Also, dass es schon mal einen gab, das kam schon mal vor, aber zwei, das war schon wirklich beachtenswert in dieser Staffel. Insgesamt mit Chris Holdsworth und David Grant stehen für mich auch wirklich die einzigen zwei im Finale, die Potenzial haben. Zumindest da in diesem kleinen Rahmen, ja, von dieser Show, von Ultimate Fighter, Potenzial gezeigt haben. So will ich es mal eingrenzen. Ich mag Chris Holdsworth nicht besonders. Der ist mir irgendwie zu cocky, ja, zu arrogant. Und ich mag David Grant, ein Familienvater aus England. Da passt natürlich alles. Der da hinkommt, seinen Traum lebt, das alles nur für seine Kinder tut und so. Dann auch noch tierisch angepisst war, dass auch er jetzt praktisch ins Finale kam, ohne Kampf. Der hat da angefangen zu heulen und hat gesagt, so wollte er das nie erreichen. Er hat immer davon geträumt, ins Finale zu kommen. Aber ähnlich wie die Geschichte bei The Warrior, ne? Habe ich nicht gesehen. Er wollte unbedingt ins Finale kommen, hat sich aber dann, ja, jetzt bin ich wieder raus. Was? Hat sich geärgert, weil er mit einem Bein ins Finale kam. Aber es ist schön, dass wir da nochmal The Warrior angesprochen haben. Auf jeden Fall steht er jetzt im Finale. So, ach Mann, das ärgert mich ja jetzt wieder. Ja, ja, die anderen übrigens, die anderen männlichen Charaktere, die da mit dabei waren, haben alle keinen Platz bekommen beim Ultimate Fighter Finale jetzt am Samstag. Das ist auch wirklich eine Ausnahme. Sowas gab es vorher noch nie. Normal bekommt jeder, der im Haus war und bei Ultimate Fighter dabei war, oder die meisten, nicht jeder, aber die meisten oder relativ viele, einigen wir uns darauf, die Chance dann auch mal bei der UFC einen Kampf bestreiten zu dürfen. Und in diesem Fall hat die UFC gesagt, nee, das sind alles totale Pfeifen, die können nach Hause fahren. Wir bleiben hier bei Chris Holdsworth und David Grant. Von dem Rest wollen wir nichts wissen. Mhm. Wie gesagt, wir reden jetzt hier nur von den Männern. Die hat die UFC nach Hause geschickt. Um es nochmal kurz zu fassen, Holdsworth und Grant sind für mich wirklich beide die einzigen, die das Potenzial zu haben scheinen, auch in der UFC zumindest mal mitzumachen. Für Höheres, da bin ich also eher anderer Meinung. Also du bist nicht weggeblasen jetzt von den beiden? Nein, überhaupt nicht. Okay. Ich würde sagen, Chris Holdsworth hat mit Sicherheit die größten Chancen, das Ding zu gewinnen. Super Jiu-Jitsu-Guy, aber auch sonst so well-rounded, wie man ja so schön sagt. Den finde ich schon interessant, da ist mit Sicherheit noch was zu holen, aber ich mag seine Art überhaupt nicht. Ich kann es einfach nur so begründen, aber das ist auch nicht so ausschlaggebend, denke ich mal, ob ich seine Art besonders gut finde. Bei David Grant, der ist halt relativ, der kommt relativ wuchtig groß rüber für Bantamweight, muss man ehrlich sagen. Und er hat halt nur einen Kampf gehabt im Haus, weil er ja davon profitiert hat, dass der andere Typ das Gewicht nicht einhalten konnte. Deswegen ist es auch da wieder schwer einzuschätzen. Also Chris Holdsworth hat mich halt in jedem Kampf, ja, hat er halt abgeliefert und hat gezeigt, dass er zu Recht hier ins Finale kommt jetzt. Deswegen würde ich jetzt mein Geld auf Holdsworth setzen und nicht auf David Grant. Der ja letzte Woche noch Chris Hemsworth hieß. Wer? Chris Holdsworth. Ja, okay. Das verstehe ich jetzt wieder nicht, Chris. Naja, du hast doch letzte Woche hast du doch gesagt, dass da der eine Chris Hemsworth heißt. Und da habe ich gesagt, was? Thor? Ach so, stimmt. Da war, das, siehst du, das ist schon so lange her. Das ist, mein ganzes Leben hat sich schon fünfmal um die eigene Achse gedreht seitdem. Daran kann ich mich natürlich nicht mehr erinnern. Gut, also auf jeden Fall, das sind die beiden Jungs, die es ins Finale geschafft haben. Ach so, du hast noch nicht über Pena und Rakosi gesprochen. Pena heißt die. Juliana Pena. Heißt Pena. Ja. Wie die Ballerinerin. Die, du kannst wohl was dazu sagen, wenn du es gerade so ansprichst. Wozu? Zu Ballett? Nee, weil du gerade den Kampf angesprochen hast. Juliana Pena gegen Jessica Rakosi. Was soll ich denn bitte schön dazu sagen? Ja, es hat sich gerade so angehört, als ob du darauf wartest. Nein, da ich ja nun gerade eine Minute weg war, habe ich gedacht, du hättest schon darüber gesprochen. Nee, Chris, habe ich noch nicht. Ja, aber das können wir ja jetzt machen. Gar nicht. Über die Damen reden. Und zwar, da war die Competition schon interessanter, fand ich. Wie gesagt, einige Veterinäre mit dabei. Heißen die so? Veteranen, oder? Nicht Veterinäre. Das sind Veterinäre. Die Tiere verarzten. einige gute Damen mit dabei gewesen und auch wirklich gute Fights haben die alle abgeliefert. Ins Finale hat es Juliana Pena geschafft, die Busenfreundin von Misha Tate. Und auf der anderen Seite steht Jessica Rakosi, die unter Umständen der ein oder andere kennen könnte, denn es ist eine sehr erfolgreiche Boxerin gewesen, die noch nicht den allergeilsten Kampfrekord hat. Aber für mich schon unter Beweis gestellt hat, dass sie hier zu Recht im Finale steht, hat im Halbfinale Raquel Pennington besiegt, die ich gerne im Finale gesehen habe. Die fand ich großartig, aber ich muss jetzt dazu sagen, den Halbfinalkampf habe ich noch nicht sehen können. Also ich bin mal gespannt, wie ihr das gelungen ist. Ich habe mich auf jeden Fall darüber geärgert, weil ich wirklich gehofft habe, dass wir Juliana Pena gegen Raquel Pennington sehen. Aber wie gesagt, zurück zu Jessica Rakosi. Das ist eine Frau, die ja offensichtlich das Leben auch schon härter mitgespielt hat, hat zu Hause einen Sohn und das fiel ihr wohl alles ziemlich schwer, so 6 Wochen weg zu sein von ihm und so. Also das war wohl nicht ganz einfach für sie. Sie hat sich aber durchgekämpft und ich bin wirklich gespannt, ob sie das Ding gewinnen kann. Aber insgesamt gehört sie für mich nicht zu den Top-Fighterinnen von Ultimate Fighter. Okay. Ist natürlich schwierig jetzt von aus meiner Sicht dann jetzt hier ein Gegenargument dafür zu finden, warum sie da nicht stehen sollte. Sie hat ja die ihre Gegnerin halt einfach besiegt und fertig. Aber ja, also ich Ich fand, die hat halt, natürlich kann die wahnsinnig gut boxen, gutes Striking-Game, immerhin 33 Kämpfe als Boxerin gewonnen und nur 3 verloren. Das ist natürlich schon beeindruckend. Ich gucke gerade in ihrem Kampfrekord, ob sie mal irgendwann auch in Deutschland oder gegen eine Deutsche geboxt hat, weil auch in Deutschland ja das Frauenboxen nicht ganz so unbekannt ist. Nische ist. Nee, sehe ich jetzt niemanden. Nee. Aber egal, immerhin hat sie da noch einen beachtlichen Kampfrekord vorzuweisen. Aber wie gesagt, so, sie ist halt, glaube ich, nicht ganz so well-rounded, um das nochmal, diesen Begriff nochmal zu bemühen. Ich muss mir jetzt erstmal, wie gesagt, den Halbfinalkampf gegen Pennington angucken. Aber so mein erster Eindruck sagt, dass Juliana Pena auch nicht die Beste ist, eigentlich aus meiner Sicht. Deswegen, das kommt mir irgendwie so komisch vor, dass die beiden im Finale stehen. Weil Juliana Pena ist die geht halt nach vorne und drischt sich da einfach durch ihre Gegnerinnen. Und das wirkt aber nicht so koordiniert alles. Aber das Ergebnis spiegelt dann wieder was anderes wider, nämlich dass sie halt doch das relativ koordiniert und konzentriert über die Bühne bringt und ihre Gegnerin dann besiegt. Also das fand ich schon auch wiederum beeindruckend hier bei ihr. Schwierige Sache. Also aus meiner Sicht ist das so eher die Mittelklasse der Ultimate Fighter Staffel bei den Damen. Aber sie stehen halt mal im Finale. Ich würde, glaube ich, für die UFC wäre es, glaube ich, cool, wenn Juliana Pena gewinnt. Ja, also sie kommt aus Venezuela, sieht relativ gut aus und so. Das könnte, glaube ich, für die UFC ganz interessant sein, so marketingtechnisch. Aber allerdings, Jessica Rucosi gönnt man es halt einfach, weil sie in ihrem Alter da so nochmal ihren Traum versucht zu verwirklichen, in Anführungsstrichen nochmal ein neues Leben beginnt. Ja, also man darf nicht vergessen, die ist 36, ja. Aber ist halt die Frage, was ist da noch zu erreichen für sie in der UFC? Es ist schwierig abzuschätzen. Also ich sag mal, Juliana Pena gewinnt das Ding. So. Weil es auch ein bisschen Kann ich verstehen. Ich habe gerade mal ein bisschen ihre Profile gestalkt und ich bin auch von den Bildern für Juliana Pena. Ja, Pena. Die Bilder, die täuschen ein bisschen darüber hinweg. Also da wird sie schon immer sehr hübsch gemacht. Wenn du die dann so im normalen Alltag siehst, ist es schon ganz schön. Schabracke? Nee, das so weit will ich nicht gehen. Das sagt man auch nicht zu einer Frau, Chris. Ach so. Ah, das sind. Ah, okay, Entschuldigung. Sie ist normal. Okay. Sie ist normal. Aber ich lege mich mal jetzt hier fest und sage, Juliana Pena gewinnt das Ding. Die anderen Mädels, die mit dabei waren, Roxanne Monteferri ist natürlich bekannt. Bei MMA-Nerds möchte ich mal sagen, auch eine Pionierin des Women's MMA und leider in der ersten Runde, oder ist halt eben in der ersten Runde rausgeflogen, trifft auf Raquel Pennington, die ich, wie gesagt, großartig fand. Das ist für mich eigentlich, das ärgert mich so sehr, dass die nicht im Finale steht. Ich hoffe jetzt, dass Pennington Monteferri besiegt und dann irgendwie da noch einen UFC-Platz bekommt. Wobei du auch Roxanne Monteferri nochmal in der UFC einen Kampf geben könntest. Die ist einfach so lange dabei und hat sich dann auch deswegen schon verdient, weil sie so lange mit dabei war und auch für die Damen gekämpft hat, sage ich jetzt mal. Jasmine Duke fand ich am Anfang nicht so besonders gut, hat mich überzeugt im Kampf gegen Pennington. Die trifft auf warum steht denn jetzt Margaret Morgan, die hieß doch in die ist sie dann Maggie haben die, glaube ich, genannt. Das macht mehr Sinn. Trifft auf Maggie Morgan. Maggie Morgan ist riesengroß. Das kann ich schon mal sagen. Die sieht man auch. Woran denkst du immer, wenn du den Namen Maggie hörst? Na, Simpsons wahrscheinlich. War es nicht an Walking Dead? Nee, denke ich mal. Ich denke dann eher an Maggie von den Simpsons. Oder an Maggie. Aber eher an Maggie von den Simpsons. Okay. Ja, also hier gehe ich davon aus, dass Jasmine Duke das Ding gewinnt und dass die auch ein Contract mit der UFC bekommen wird, denn sie ist ja im Team Rousey. Ja, die trainiert zusammen mit Ronda Rousey mittlerweile, sind offensichtlich auch gute Freundinnen geworden, muss man sagen, weil die doch auf dem ein oder anderen Twitter-Foto sich zusammen ablichten lassen. Ja, Jasmine Duke und Maggie Morgan. Mottaferri Pennington haben wir gesagt, ausfallen aufgrund von Verletzungen werden Shayna Baszler und die Alte, die gegen Juliana Pena verloren hat im Halbfinale. Habe ich jetzt leider den Namen vergessen. Shayna Baszler musst du eigentlich auch in die UFC nochmal packen und ich glaube, die wird auch nochmal ihren Kampf bekommen. Shayna Baszler, die fand ich schon ziemlich rough und cool eigentlich. Also die würde ich auch nochmal gerne in der UFC kämpfen sehen und die hat bis jetzt einen Kampf leider nur gehabt. Im Haus ist auch in der ersten Runde rausgeflogen gegen Juliana Pena, muss man nochmal dazu sagen. Das war sehr, sehr überraschend, weil alle eigentlich im Vorfeld gesagt haben, Baszler wird das Ding gewinnen hier. Gar keine Frage. Die gewinnt Ultimate Fighter, da brauchen wir überhaupt nicht weiterreden. Und dann erste Runde raus, jetzt verletzt, kann also nicht in der UFC ihr Debüt feiern. Ich hoffe, dass sie das nachholen kann. Wird sie mit Sicherheit auch. Das ist mal zu den Kämpfen zwischen Ultimate Fighter Hausbewohner, muss man mal so sagen. Ja. Gibt aber noch ein paar andere Sachen. Gray Maynard trifft auf Nate Diaz und das zum dritten Mal. Und hier schlagen wir den Bogen wieder zurück zu Ultimate Fighter, denn Gray Maynard traf schon auf Nate Diaz beim Halbfinale von Ultimate Fighter. Ich weiß jetzt nicht mehr die Nummer, also weiß der Kuckuck, irgendwann halt. Und verlor da und später gab es dann nochmal den Kampf in der UFC. Da hat dann Nate Diaz verloren. Mhm. Und jetzt sozusagen das Rubber-Match der beiden. Ich hoffe, ich habe das jetzt gerade nicht durcheinander gebracht, aber ich glaube, es war so. Und jetzt noch gibt es halt das Rubber-Match zwischen den beiden. Schön gesagt, wirklich. Und wenn man sich so mal die beiden anguckt, ihre Vergangenheit, dann fällt einem auf, fangen wir mal an mit Nate Diaz, der die Chance hatte, um einen Titel zu kämpfen, gegen Benson Henderson verloren hat. Davor dieser großartige Sieg gegen Jim Miller, kann ich mich noch daran erinnern, mit diesem Submission-Move, wo er so eine Art Brücke macht. Also das war unfassbar. Dann Benson Henderson verloren. German Suplex-Ding oder was? Nee, nix German Suplex. Das war schon ein Joke, aber der war so über den Rücken drüber gezogen oder so. Ich kann das nicht richtig beschreiben jetzt. Da fehlen mir die Fachkenntnisse, Chris. Dann natürlich mit den Niederlagen gegen Benson Henderson und gegen Josh Thompson. Auch so ein bisschen wieder der Stern am Himmel versunken. Thompson hat ja jetzt... Denke ich mal, eine interessante Situation für Nate Diaz. Er sollte diesen Kampf gewinnen, um nicht in der Bedeutungslosigkeit irgendwie zu versinken. Es ist schwierig. Also als Diaz-Bruder kann man, glaube ich, nie in der Bedeutungslosigkeit versickern. Ja, ich meine, wenn du halt deine Kämpfe nicht gewinnst, dann schon. Dann bist du halt raus. Ja, und das halt, das deswegen meine ich, also wenn er jetzt diesen Kampf verliert, dann wird es schwierig, Argumente zu finden, irgendwie an einen großen Kampf ranzukommen. So meine ich das. Also das ist schon ein wichtiger Kampf jetzt für ihn, weil man merkt ja auch die Abstufung. Also Benson Henderson, gar keine Frage, war Champion. Danach gegen Josh Thompson, da hätte er jetzt beweisen können, dass er da oben in die Top 5 gehört. Championship Material ist. Also Nate Diaz hätte das einfach dann da beweisen können. Das ist ihm halt nicht gelungen. Und jetzt trifft er, wenn man es jetzt mal so auf der Erfolgsleiter sieht, auf Gray Maynard, der dann nochmal eins unter Josh Thompson steht. Und sollte er das Ding jetzt auch verlieren, ja, dann putzelt er halt unter Umständen da, ich weiß gar nicht, auf welchem Platz der ist. Ich kann das mal nachgucken. Ja, also dann putzelt er vielleicht aus der Top 10. Und wenn ich mir überlege, Achter. Dass ich... Achter, also das ist gar nicht so unrealistisch. Also wenn ich mir mal überlege, dass ich vor anderthalb Jahren wirklich noch dachte, dass Nate Diaz da wirklich ein bisschen unterschätzt wurde zuerst und dann mit den Kämpfen gegen Cerrone und auch gegen Jim Miller mich wirklich begeistert hat, ja, dann bin ich jetzt mal gespannt, ob ihm das nochmal gelingt. Ist Nate der etwas Besondere von den beiden? In welcher Hinsicht? Lebenstechnisch? Konkretisiere. Naja, Nick Diaz ist ja schon freaky guy. Ja, Nate auch. Äußerung. Also Nate hat auch mal so Sachen drauf, dass er einen Submission-Move macht, den Leute am Boden festhält und ins Publikum mit beiden Händen Stinkefinger zeigt die ganze Zeit. Das ist aber sympathisch, okay. Ja, und seine Gegner da die ganze Zeit. Also hat er, wie sein Bruder, auch nicht unbedingt den Fokus jetzt bei der Performance im Octagon, sondern er möchte auch eher schon ein bisschen Showmanship im Vordergrund stellen. Aber Nate Diaz wirkt für mich immer noch ein Ticken fokussierter. Also wenn man da, bei den Diaz Brothers darf man mit Sicherheit nicht von normaler reden, aber wenn man es einstufen müsste, welcher von beiden eine größere Macke hat, würde ich, glaube ich, Nate Diaz vorziehen. Also er ist dann doch ein Stück weit mehr fokussiert in seinem Können. Solche Begriffe haben bei den Diaz Brothers keinen Platz, Chris. Da müssen neue Begrifflichkeiten gefunden werden. Okay. Das hat da wirklich nichts zu suchen. Gray Maynard, um zu dem noch kurz was zu sagen, wenn man sich das mal überlegt, der hat Frankie Edgar wirklich am Rande der Niederlage gehabt und hätte dann somit den Lightweight-Titel gewonnen. Du erinnerst dich da vielleicht noch dran? Nee, da hast du ja noch gar nicht geguckt. Habe ich noch nicht geguckt. Stimmt. Also bei Frankie Edgar gegen Gray Maynard 2 weiß ich noch, dass es diese komische Split-Decision gab. Und also es gab dann einen Draw zwischen den beiden. Und dann kam es aber, dass im Rückkampf Frankie Edgar, jetzt muss ich mir überlegen, so großartig zurückkam. Ich glaube, so war das. Im Rückkampf war das so. Ja, ich glaube, ich war. Ja, das war so. Frankie Edgar lag eigentlich wirklich hinten nach Punkten und hat mächtig einstecken müssen von Gray Maynard. Und es gab wohl Momente, wo man wirklich diesen Kampf hätte beenden können zugunsten von Gray Maynard. Aber Edgar hat sich zurückgekämpft, hat ihn dann ausgenockt und hat das Ding gewonnen und den Titel verteidigt. Und ab da ging es komischerweise für Gray Maynard so ein bisschen nach unten. Er hat dann zwar gegen Clay Guida noch gewonnen, den nächsten Kampf, aber gefühlt ging's, also er hat danach nur noch einen Kampf gehabt gegen Clay Guida, hat sich dann auch verletzt, fiel eine Weile aus, hat dann seinen Comeback-Kampf im Mai gehabt gegen TJ Grant, hat den wiederum verloren und das ist so ein typischer Fall von komplett Momentum verloren. Also das, was du vorhin ja auch schon mal angesprochen hast, das ist so ein typischer Fall, wo wirklich alles weg ist. Er hat ja großartige Kämpfe gegen Edgar gezeigt. Guida hat er besiegt. Und kommt dann zurück nach einer langen Verletzungspause, verliert gegen TJ Grant, erste Runde, Knockout. Und jetzt fühlt es sich so an, als ob der auf so einer Art Abschiedstour ist. Also das ist so mein Gefühl. Ich weiß auch nicht. Auf dem Papier würde ich sagen, Gray Maynard muss Nate Diaz besiegen. Also ich würde sagen, Gray Maynard gewinnt diesen Kampf. Aber es fühlt sich so ganz komisch an. Es fühlt sich so komisch an, so ähnlich wie mit Frank Mir oder so. Das finde ich okay, so. Auch so eine lethargische Abschiedstournee oder wie? Das ist aber nicht so. Es gibt, ich kann das mit nicht. Also der hat nicht das, er hat noch nicht retired, also geistig wie der Bruder. Überhaupt, nee, ich rede jetzt von Gray Maynard. Ach so. Ja, hat überhaupt nichts, gibt wie gesagt überhaupt nichts, okay. was ich da an Fakten jetzt bringen könnte, dass das meine These irgendwie untermauert. Aber es fühlt sich so an, als ob er weg vom Fenster ist. Er ist ja auch de facto weg vom Fenster. Er ist ja aktuell kein Titelkandidat. Aber ich bin gespannt, wie der hier nach seiner Niederlage gegen Titel zurückkommt. Also für beide ist er ja wirklich Zunder drin. Da steht schon einiges auf dem Spiel, glaube ich. Ja? Also für Nate Diaz ist das vielleicht einer der letzten Versuche, wieder in eine Position zu kommen. Ich rede jetzt nicht vom Titelkampf, aber sich zu etablieren in der Top 10. So. Da einfach drin zu bleiben. Richtig, wenn er das verkackt, dann ist er halt nur irgend so ein Typ. Dann ist er einer unter vielen, ja. Und danach, um aus dieser Niederlage wieder ein bisschen hervorzukommen, muss er wirklich eine Serie starten danach. Naja, das sehe ich auch so. Und das hat er ja nachweislich nicht in der Vergangenheit geschafft. Ich weiß gar nicht, ob er da schon mal. Ja, er hat mal eine die letzten Three-Fight-Winning-Streak hat er mal geschafft. Und gut, ich meine, man muss immer gucken, gegen wen hat er verloren. Aber zurück zu Gray Maynard, wie gesagt, da bin ich wirklich gespannt. Das interessiert mich fast mehr als Nate Diaz, wie er jetzt in diesen Kampf geht. Nach dieser TJ Grant-Nummer, nach dieser langen Verletzungspause. Das könnte sein, dass nach dieser Nacht ich davon überzeugt bin, dass Gray Maynard noch eine gute Zukunft in der UFC bevorsteht. Aber aktuell fühlt sich so an wie, ach, naja, noch ein paar Kämpfe und ja. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich kann es mit gar nichts unterfüttern. Es ist einfach so ein komisches Gefühl, dass bei ihm der Zug abgefahren ist. Mit der Verletzung und der Niederlage gegen TJ Grant. Er hat die Möglichkeit, das Gegenteil zu beweisen. am Samstag. Deswegen, ich tippe auf Maynard und gehe davon aus, dass Diaz diesen Kampf verliert. Möchtest du dich dazu auch äußern, Chris? Ja, ich möchte mich dazu auch äußern. Als wirklich Nichtwissender würde ich mir wünschen, dass Nate Diaz den Kampf gewinnt. Ich mag gerne den Zirkus, den die machen, die beiden. Das gefällt mir, Chris. Das gefällt mir, ja, die machen ein bisschen Zirkus. Ey, warum nicht? Gray Maynard, finde ich, weiß ich nicht. Naja, warten wir mal ab. Dann haben wir noch einen Kampf zwischen Akira Khorasani gegen Maximo Blanco. Maximo Blanco haben wir gesehen gegen Sam Cecilia, genau, daran kann ich mich noch erinnern. Ultimate Fighter Finale im April war das der Fall. Davor zweimal verloren oder beziehungsweise einmal in der UFC verloren gegen Marcus Brimage und davor bei Strikeforce noch gegen Pat Healy. Bei diesem Akira Khorasani, der gegen Robbie Peralta hat er gewonnen und gegen Andy Ogle kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Also zu dem Khorasani kann ich gar nichts sagen, außer dass er Cub Swanson ein bisschen ähnlich sieht. Und deswegen nehme ich ihn. Nee, also zu Khorasani kann ich nichts sagen. Maximo Blanco, gegen Sam Cecilia das Ding da, Decision gewonnen, aber das war jetzt nicht so, dass es mir im Gedächtnis blieb. Und der Khorasani, der wirkt ja offensichtlich hier, wenn ich den Kampfrekord so angucke, schon ein bisschen beachtenswerter. Deswegen bin ich auf den gespannt und wähle ihn. Chris, wie sieht's bei dir aus? Flipcoin-Decision. Eine Flipcoin-Decision. Was soll ich denn jetzt sagen? Kann ich eine Münze werfen? Rani Yahya, den kennt man, den musst du auch kennen. Rani Yahya, hast du den noch nicht gesehen? War der nicht mal an der Skandinavien-Card? Weiß ich nicht. Kann ich jetzt so nicht. Ich kann dir jetzt nur sagen, dass der Mitte diesen Jahres gekämpft hat, auf der 163-Card gegen Josh Klopten und den Kampf gewonnen hat. Und der trifft auf Tom Nienmaki. Und das ist ein Newcomer in der UFC. Haben wir damals berichtet, der kommt gleich aus Finnland oder so. Ja, genau, aus Finnland kommt der. Und zu dem kann ich natürlich noch auch überhaupt nichts sagen. Habe ich noch nie gesehen. Kampfrekord ist, der hat schon 26 Kämpfe, 20 Siege, 5 Niederlagen, ein Unentschieden. Also ist auf jeden Fall mit dem Oktagon vertraut. Ich tippe trotzdem auf Rani Yahya, weil das, den kenne ich halt. Deswegen. Und ich glaube, Tom Nienmaki ist auch nur ein Replacement für irgendjemand, der sich verletzt hat. Okay. Ja, bin mir aber jetzt nicht ganz sicher. Jared Rosholt, The Big Show, trifft auf Walt Harris. Auch hier Jared Rosholt, völlig unbekannt, feiert sein Debüt in der Niederlage. Keine Ahnung, sind wir mal gespannt, was da auf uns zukommt. Und das Gleiche gilt für Walt Harris. Auch der feiert sein Debüt in der UFC. 6 Siege, 1 Niederlage. Tja, was soll man dazu sagen, wenn man einen noch nie vorher gesehen hat? Ich freue mich halt drauf, weil das ist die Möglichkeit. Walt Harris sieht aber fucking mean aus. Das ist der Zwillingsbruder übrigens von Phil Davis. Von Phil Davis, ja. Ist echt, das ist so eine Art, weißt du, wie mir das vorkommt, wie so eine polnische Veranstaltung, wo man dann immer, wie diese Spiele, ich habe einen viel besseren Vergleich. Früher gab es ja gibt es ja heute noch die EA Sports Fußball Edition und dann gibt's immer diese von PES, wo die Spieler leicht andere Namen haben. Und hier hat das die UFC praktisch mit leicht anderen Gesichtern gemacht. Wir haben praktisch Cub Swanson und Phil Davis hier mit auf der Karte. Und die Namen. Ja, okay. Man hat halt ein bisschen mehr geändert, ja. Sean Spencer, der trifft auf Drew Dober. Dass ich das miterleben darf, dass Ricky mich gaming-technisch belehrt. Aber ja, gut. Habe ich gemacht. Sean Spencer, den haben wir gewinnen sehen gegen. Sich aber verändert, oder? Seit der letzten Staffel von Hello Spencer. Oh, jetzt wird's schwierig. Gegen Yuri Villefort hat der gewonnen. Das hat man live im Fernsehen mitgucken können. kenne ich halt auch. Drew Dober kenne ich überhaupt nicht. Keine Ahnung, hat er überhaupt schon mal in der UFC gekämpft? Ja, nee, er hat bei Strikeforce vor 5 Jahren einen Kampf mal gehabt. Also den kann man nicht kennen im Endeffekt. Die Karte ist wirklich, ist wieder eine Experience an sich. Also die Hälfte kennt man nicht. Ich kenne im Endeffekt, wenn ich das mal so überblicke, die ganzen Ultimate Fighter Damen und natürlich das Finale von den Herren. Maynard gegen Diaz und dann baut es ganz stark ab an Excitement. Aber ich glaube, bei dem Ultimate, war das nicht so, dass das Ultimate Fighter Finale eigentlich den Titelkampf zwischen Dodson und, nee, nicht Dodson. Nee, Dodson hat ja erst. Da war doch ja diesen, den sie dann gemoved haben zu UFC und Fox 9. Stimmt, da ins Main Event gepackt haben, ne? Ja, ja. Johnson gegen Benavides. Ich glaube, das war der Main Event eigentlich. Demetrius, ja. Das hätte natürlich dem Ganzen hier gut getan, offensichtlich. Ja, ich freue mich auf Maynard Diaz. Ja, darauf freue ich mich absolut. Die beiden Finals werden interessant, weil sie halt spannend sind. Wenn man das die ganze Zeit mitverfolgt hat, so wie ich, ist es prinzipiell spannend. Und der Rest ist halt wieder so Leute kennenlernen. Zum Beispiel der letzte Kampf, Josh Sampo. Der trifft auf Ryan Benoit. Gibt es tatsächlich nur einen Facebook-Fight? So ist es hier angeschlagen. Naja, gut, das... Also deswegen gehe ich mal davon aus, dass sich da keiner vertippt hat. Josh Sampo, UFC-Debüt und das gleiche gilt für Ryan Benoit. Also auch die haben wir beide nicht gesehen, können wir nichts dazu sagen. Warum soll man sich das Ganze trotzdem angucken? Weil es aus meiner Sicht eine geschichtsträchtige oder ein geschichtsträchtiges Finale ist. Denn zum ersten Mal wird halt eine Frau zum Ultimate Fighter Gewinner gekürt werden. Aus diesem Grund sollte man es sich schon angucken. Außerdem wird man 3 Frauenkämpfe sehen, die bis jetzt ja in der Regel immer abgeliefert haben. Und gleichzeitig wird man da mit Sicherheit auch sein Wissen über die Bantamweight Division der Damen ein bisschen erweitern können. Das sollte dann auch Grund genug sein, hier einzuschalten. Maynard Diaz, haben wir alles dazu gesagt, ist einfach ein ganz wichtiger Karrierepunkt jetzt für beide. Also das ist wirklich eine richtungsweisend, dieser Kampf. Und zwar, was war denn das jetzt für ein Geräusch? Ich habe einen Rotze hochgezogen. Ah, lecker. Aus diesem Grund, finde ich, kann man sich das Ganze angucken. Der Rest ist halt einfach hoffen auf geile Kämpfe. Ja, kann man so zusammenfassen. Kann man alles so stehen lassen, ich denke auch, ja. Tschüss. Jetzt, nachdem du kurz vorm Einschlafen bist. Ich bin überhaupt nicht kurz vorm Einschlafen, nein. Du wirkst halt komplett so, nein, überhaupt nicht. Ich kenne keinen Menschen. Insgesamt in der Sendung heute wirkt es so. GSP kannte ich auch. Gebe ich zu, GSP kannte ich auch. Nein, ich freue mich aber auf den Event, weil es ist ja so ein bisschen das Jetzt sitzt ja keiner mehr ab. Ach komm, halt doch die Fresse. Das ist ja im Grunde genommen das Destillat aus der ganzen Ultimate Fighter Geschichte. Und ich bin gespannt, was du da so für Typen die ganze Zeit begleitet hast. Nö. Bin gespannt. Die Typen Frauen, ja, Frauenkämpfe sowieso. Super immer. Immer. So sieht's aus. Immer. So sieht's aus. Immer. Frisch und freier. Frisch und freier ist hier wirklich angesagt. Und zwar am Dienstag, wenn wir über dieses ganze Event dann referieren werden, Chris. Mhm. Du wirst zu jedem Kampf eine Abhandlung schreiben. Klick in eine PowerPoint-Präsentation, Maria. Und eine neue Story wirst du dir ausdenken für jeden Gewinner. Ja. Wie es weitergeht. Mhm. Ja. Nee, also. Und hoffentlich auch wieder eine super investigativ gute Frage. Oh ja, da sind wir gespannt, ob wir die wieder so diskutieren. Ich freue mich auch, dass wir diesmal wieder die Stunde nicht ganz geschafft haben. Naja, aber knapp, wir kommen immer näher ran. Das stimmt. In diesem Sinne, lasst euch nicht davon beeindrucken, und ich sage absichtlich beeindrucken, dass ich bin einfach noch gezeichnet von dem schlimmsten Umzug meines Lebens. Ist ja die Passion Ricky gewesen, auch in den letzten Tagen. Das war Wahnsinn, was hier abgegangen ist alles. Mhm. Außerdem habe ich mir eine Xbox One bestellt. Du Scheiße. Und werde mich gleich ausziehen. Ja. Das noch mal, ich meine, für alle, die unbedingt noch mal wissen wollen, wie scheiße die PlayStation 4 ist, die gehen bitte mal auf meinen Audioboo-Account, da kann man sich das noch mal anhören. Shameless Plug. Shameless Plug, absolut. Ich habe heute die PS4 angezockt. Ja, und ich habe heute auf dem iPad zum ersten Mal Notes 3 benutzt. Tatsächlich. Notes 3 benutzt und kann auch dazu gibt es ein Audioboo auf youtube.com. So, jetzt reicht's aber wirklich. Chris, verabschiede dich höflich. Tschüss. Vielleicht noch mit einem Witz heute wenigstens. Ich hatte viele Witze. Ich fand den mit Hallo Spencer, fand ich bisher, den muss ich mir nochmal notieren. Ja, don't do auf dieser Liste, bitte. So habe ich. Also tschüss. In diesem Sinne, ja. Tschüss. Radio.